Solange das Gras wächst. Ein Hörspiel von Walter Püschel. Aus der Serie Der Krieg der Dakotas. Na, da werdet ihr euch bei der Herbstjagd anstrengen müssen, wenn ihr in jede Pfanne ein Stück Rehkeul oder einen Bisonsteak haben wollt, was? Arme Indianer jagen nicht für Bratpfanne, jagen mit Bratpfanne. Du bist ein Spaßvogel, Biberschwanz. Kein Spaß, blonde Frau, großer Ernst. Er meint, Dakota-Jäger schmiegen Pfeilspitzen aus Bratpfanne. Ach so. Ach, verstehe. Das ist ja eine recht mühselige Arbeit. Oh, Moment mal, da habe ich was für euch. Hier, ein Blasebalg. Er kostet $5. Nicht nötig. Läuft in Prärie herum. Er meint, Balg von Wildschwein oder Bison kostet gar nichts. Aber Zeit ist auch Geld. Erst ein Blasebalg jagen, dann Bratpfannen zerschneiden und Pfeilspitzen daraus schmieden. In der Zeit hat die Konkurrenz das beste Viehzeug abgeschossen. Ich an eurer Stelle würde den Blasebalg nehmen. Sagen wir $3. Ihr seht, ich mein's gut mit euch. Biberschwanz sieht nichts. Er meint, du hältst schöne Reden, blonde Frau, aber davon werden Dakota-Kinder nicht satt. Also hört mal, ich verkaufe euch Bohnen und Mais und nehme eure verdammten stinkenden Felle in Zahlung und die Halsketten, die eure Weiber zusammenfädeln. Was soll ich da noch tun? Verkauf uns Pulver. Hallo Phil, die beiden Gentlemen fragen nach Schießpulver. Tut mir leid, dürfen wir an Indianer nicht verkaufen. Eure Jäger kommen auch mit Pfeil und Bogen zurecht. Das Raubzeug nimmt zu. Er meint nicht nur Pumas und Kojoten, auch Reiter mit blauem Rock und langem Messer. Soldaten hier am Bärenfluss? Ihr seht ja Gespenster. Außerdem würde ich euch dringend abraten, auf sie zu schießen. Schlechter Rat. Er meint, sie werden auf uns schießen. Und wir müssen uns wehren. Wollen uns alten Handelsposten wegnehmen. Diese paar Bretterbuden? Ach, das glaubt ihr doch selbst nicht. Die Armee hat im Norden genug mit Rote Wolke und seinen Oglalas zu tun. Auf dem Bozeman Trail wird jeder zweite Transport überfallen. General Sherman weiß kaum noch, wie er seine Force in Montana mit Nachschub versorgen soll. Der ist froh, dass bei uns Ruhe herrscht. Und weil das so bleiben soll, gibt's auch kein Pulver. Hm? So, jetzt packt eure Bratpfannen und verschwindet. Der Laden macht zu. Bye, bye. Er meint, wir kommen wieder. Harper hat mir bestellen lassen, der Getreidemäher kommt heute mit dem 5-Uhr-Zug. Hallo, Josh! Ja? Für mich ist ein Getreidemäher ausgeladen worden. Kannst du mir sagen, wo der steht? Tut mir leid, Phil. Deine Maschine ist nicht mitgekommen. Der Zug ist vom Militär beschlagnahmt worden. Du siehst ja, was los ist. Ach, einen Güterwagen hätten sie doch noch anhängen können. Die Armee hat's wohl nicht erlaubt. Wahrscheinlich wegen der Geheimhaltung. Ich muss trotzdem wissen, wann der Mäher kommt. Mhm. Geh rüber zu Harper und frag. Die ist telegrafisch benachrichtigt worden. Aha. Trink einen Schluck viel und lass dir keine grauen Haare wachsen. Morgen hast du deinen Getreidemäher. Ich bin überzeugt, er kommt mit dem Frühzug. Wenn mir die Armee noch einmal dazwischen pfuscht, verklag ich sie wegen Geschäftsschädigung. Je länger der Weizen auf dem Halm steht, desto mehr Körner verliert er. Morgen kannst du mit der Maat anfangen, verlass dich drauf. Ist doch nur eine Kompanie, die sie in Marsch gesetzt hat. Seit wann steigen Soldaten überhaupt in Julesburg aus, wenn sie nach Fort Laramie wollen? Sie wollen nicht nach Laramie. Soviel ich gehört habe, bleiben sie südlich des Platte. Da ist doch kein Vor. Vielleicht machen sie Manöver oder sowas. Ach, jetzt in der Erntezeit, das ist unmöglich. Ich hab das nur so dahin geredet. Sicher dummes Zeug. Im Saloon sitzt Old Ben, den haben sie als Scout angeworben. Der weiß mehr. Entschuldigen Sie. Mein Name ist Granger. Ich habe eine Farm am Bärenfluss. Dann würde ich mir an Ihrer Stelle eine Kugelspritze umhängen und auf mein Eigentum aufpassen, statt in Kneipen rumzusitzen. Aber wenn Sie schon mal da sind, können Sie natürlich einen ausgeben. Zwei Whisky. Doppelt. Ich bitten darf. Hatten Sie die letzten Tage Indianerbesuch auf Ihrer Farm? Ja. Zwei gute Bekannte. Bieberschwanz und Morgenstern. Wir nennen sie die letzten Mohikaner vom alten Handelsposten. Also, vom alten Handelsposten. Ja. Ja, denn Prost. Was wollten die beiden Strolche? Sie steigen auf den falschen Gaul, Pfadfinder. Ich habe ihnen den Whisky nicht spendiert, damit sie mich ausfragen, sondern weil ich wissen möchte, wohin sie ihre Truppe führen. Ich wollte den Sack gerade aufbinden, junger Mann. Noch zwei Whisky. Für mich nicht. Dann trinke ich alle beide. Die Soldaten haben denselben indianischen Handelsposten im Visier, von dem ihre beiden Besucher kommen. Biesenschwanz und Abendstern. Biberschwanz und Morgenstern. Ja, auch gut. Findige Strategen haben ausgeknobelt, man könnte General Terry im Norden entlasten, wenn man die Dakotas im Süden ein bisschen kitzelt. Ja, also werden wir den Handelsposten in eine Festung umwandeln. Prost. Das können sich nur Leute ausgedacht haben, die von den Verhältnissen an der Grenze keinen blassen Schimmer haben. Sie wollen kitzeln. Werden aber die Dakotas bis aufs Blut reizen und es wird Grenzerblut sein, das zuerst fließt. Was haben denn die Forts am Bozeman Troy eingebracht? Neuen Krieg. Die Armee hat lange nicht so hohe Verluste gehabt wie in den letzten 2 Jahren und die Straßen sind viel unsicherer als früher. Na, sparen Sie sich Ihre Predigt, junger Mann, halte selber nicht viel von der Sache. Aber der Kommandeur ist der Meinung, er kann mit seinen 100 Reitern die Prärie auswegen. Ich sage, die Dakotas haben zurzeit die beste leichte Kavallerie der Welt. Wie heißt der Besserwisser? Captain Fetterman. Kommt von der Militärakademie in West Point. Aha. Ich habe ihm schon in Denver abgeraten, durch das Heimstättergebiet zu ziehen, jetzt mitten in der Erntezeit. 5 Meilen weiter nördlich ist auch eine Furt. Dort ist Weideland. Da gibt's weiter nichts zu zertrampeln. Der Gouverneur hat Fetterman einen Wink gegeben. Natürlich. Ritterkönig Murphy ist ein Parteifreund des Gouverneurs. Fetterman meint, Flurschäden werden den Heimstättern vergütet. Ach, was nützt mir Schadenersatz für zertrampelten Weizen, wenn mir die Indianer die Farm in Brand stecken? Das Fort greifen sie nicht an. Dort stehen die Kanonen. An uns Farmern werden sie ihren Zorn auslassen. Zu welchem Stamm gehören Ihre beiden letzten Mohikaner? Cheyenne. Oh. Die liebäugeln schon lange mit den Dakotas. Wenn wir ihnen den Handelsposten nehmen, werden sie mit roter Wolke das Kalo mitrauchen und Captain Fetterman kriegt es auch mit den Pfeilen der Cheyenne zu tun. Wenn Ihnen das alles so klar ist, warum spielen Sie da noch weiter mit, Old Ben? Weil es mein Job ist. Prost. Soll ich Ihnen einen Tipp geben, verkaufen Sie. Ich denke nicht daran. Lieber Schwanz und Morgenstern. Mein Gott, habt ihr mich erschreckt. Warum seid ihr nicht auf die Farm gekommen? Alles hat seinen Ort. Auch ein Gespräch. Er meint, die Farm war ein guter Ort für Gespräche über Pulver. Dafür gibt es überhaupt keinen Ort. Jedenfalls nicht für mich. Du bist schnell mit deiner Rede, aber nicht schnell mit deinen Gedanken. Er meint, du kannst nicht ablehnen, ohne nach dem Preis zu fragen. Wir zahlen nicht mit Fellen, wir zahlen mit Gold. Nuggets? Wo habt ihr die gefunden? Gar nicht. Er meint, wir haben sie bekommen. Von wem? Gold braucht keinen Namen. Er meint, du kannst die Nuggets in Dollar verwandeln. Niemand fragt, woher du sie hast. Eine Handvoll Nuggets könnte ich schon gebrauchen. Aber das Risiko ist zu groß. Gerade jetzt. Raubzeug auch Gefahr für Schollenbrecher. Er meint, wenn Indianer kein Pulver bekommen, kannst du deine Farm verlieren. Hau. Ach, Phil. Ich glaube, du siehst zu schwarz. Unser Land hat doch auch einmal den Indianern gehört und sie mussten sich damit abfinden, dass sie es verloren haben. Warum sollen sie nicht noch ein Stück Prärie verschmerzen können? Und das Fort ist ja auch eine Art Schutzschild. Ja, für das Militär. Und setzen die Indianer den roten Hahn aufs Dach. Wir hatten 4 Jahre Ruhe, weil sich der Krieg woanders abgespielt hat. Und dort müssen die Menschen auch mit ihm fertig werden. Und dann willst du wieder zurück nach Chicago ins Schlachthaus. 12 Stunden am Tag Hammel abstechen. Sollen wir wieder in dieser stinkenden Mietskaserne wohnen? Ach, natürlich nicht, Emmy. Ich komme mir nur vor wie ein... Ja, wie ein Postreiter, den man beim Anblick der rettenden Station einen Pfeil in den Rücken jagt. Aber du bist kein einsamer Postreiter, Phil. Du gehörst zu den Heimstädtern und die halten zusammen. Wozu habt ihr euren Regulatorenverband? Den Heimstädter Selbstschutz. Da schützen wir uns eben mal selbst. Ja, du hast recht. Ich werde beantragen, dass eine Versammlung einberufen wird. Ja. Gleich morgen. Wir kaufen moderne Schnellfeuergewehre und richten einen Patrouillendienst ein. Emmy, du hast mir wieder Mut gemacht. Blonde Frau, eine gute Medizin für Schollenbrecher. Oh. Biberschwanz und... Oh, ich dachte, ihr seid längst über alle Berge. Phil, komm doch mal her! Hallo! Müssen Pulver haben. Er meint, rote Wolke wird böse, wenn wir kein Pulver bringen. Dass der dahinter steckt, hätte ich mir denken können. Sagt eurem Häuptling, ich habe kein Pulver mehr. Die Heimstädter rüsten um auf Winchester-Büchsen. Hier, ein Muster. Dafür gibt's fertige Patronen, damit man schneller schießen kann. Mach mal die Tür auf. Oh, große Medizin für rote Wolke. Er meint, rote Wolke ist nicht böse, wenn wir Gewehre und Patronen bringen, statt Pulver. Das will ich gern glauben, aber daraus wird nichts. Sobald die Gewehre geliefert werden, verteile ich sie an die Regulatoren. Bestell deinem Häuptling, ich habe mit dem Marsch der Blauröcke nichts zu tun. Mein Haus bleibt weiter eine friedliche Farm. Nimm das für friedliche Farm. Bye, bye. Er meint auf Wiedersehen. Och, Gold. Nuggets. Das sind mindestens... $2,000? Wir sind reich, Phil. Du kannst deine Maschine bezahlen und den Kredit und trotzdem bleibt noch Geld übrig. Und ich kann endlich ein Kleid kaufen. Das geht nicht, Emmy. Wir dürfen das Gold nicht behalten. Aber warum denn? Er hat doch gesagt, für die Farm. Die wollen Gewehre. Wenn sie die nicht bekommen, ist es aus mit der friedlichen Farm. Das sollte es heißen. Aber Phil, das Gold geben wir nicht mehr her. Wir fahren sofort nach Julesburg und bringen es zur Bank. Tauschen es um in Dollar. Und Harper, sagst du, er soll sich mit der Waffenlieferung beeilen. Die Soldaten müssen auch bald eintreffen und du wirst sehen, die Indianer kommen überhaupt nicht mehr über den Fluss. $2,000. Ja, du hast recht. Ich müsste verrückt sein, sie wegzuwerfen. Sehen Sie, wie Old Ben prophezeit hat. Punkt 6 Uhr bringt ihn unsere Kapelle ins Ständchen. Die A-Kompanie des 18. Kavallerieregiments zieht zum Bärenfluss. Captain Fetterman möchte Pulver riechen. Und wie es aussieht, wird sein frommer Wunsch bald in Erfüllung gehen. Auf der anderen Seite des Flusses sind schon die ersten Bad Faces gesehen worden. Junge Krieger von der Elitetruppe der Roten Wolke. Ach, haben sich übrigens ihre beiden Mohikaner noch mal blicken lassen? Biberschwanz und Morgenstern? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Emmy, waren sie vielleicht bei dir im Laden? Nein. Nein, seit sie die Bratpfannen gekauft haben, sind sie nicht mehr aufgetaucht. Aha. Hätte wetten mögen, hinter der Scheune die frische Spur von 2 Indianerponys gesehen zu haben. Naja, auch ein alter Scout kann sich mal irren. Ah, da kommt seine Exzellenz Vetterman persönlich. Da verdrücke ich mich lieber. Wir können uns nicht besonders riechen. Herein? Mr. und Mrs. Granger? Ja? Entschuldigen Sie mein unangemeldetes Eindringen, aber in der Army heißt es, Überraschung ist der Schlüssel zum Sieg. Und Ben hat uns ihren Besuch schon angekündigt. Der Kaffee ist frisch gebrüht. Diese Zivilisten verhunzen einem jedes Erfolgsrezept. Der Mann hatte hier überhaupt nichts zu suchen. Er behauptet, Indianerspuren verfolgt zu haben. Die ihn geradewegs an den Kaffeetisch führen. Diese alten Prärieläufer schwindeln das Blaue vom Himmel herunter, wenn sie eine Gelegenheit finden, die Füße unter einen gedeckten Tisch zu strecken. Wir waren schon beunruhigt. Sie können ganz unbesorgt sein, Madame. Ich habe persönlich rekognosziert. Von Indianern keine Spur. Old Ben meint, man hat Bad Faces gesehen. Am anderen Ufer des Bärenflusses. Einige Kundschafter, die schleunigst retariert sind, als sie meiner Kavalleristen ansichtig wurden. Darf ich einen gießen? Aber bitte. Der Kuchen sieht verführerisch aus. Es ist Bienenstich. Selbst gebacken. Mit Honig aus eigener Zucht. Ein Leben wie im Paradies, das führen sie. Nur ihre Soldaten und Kanonen passen nicht hinein. Das sehen Sie falsch, Mr. Granger. Ich bin der Engel mit dem Flammenschwert, der das Paradies vor Räubern schützt, wenn das biblische Bild gestattet ist. Ich gehe noch weiter und sage, der dafür sorgt, dass immer größere Gebiete der Staaten sich in ein solches Paradies verwandeln. Die Dakotas werden sich zur Wehr setzen und was das heißt, erlebt die Armee ja seit 2 Jahren am Bozeman Trail. Ich habe jemand sagen hören, die Dakotas hätten zurzeit die beste Kavallerie der Welt. Das kann nur ein Dummkopf behaupten oder ein Feind der Vereinigten Staaten von Amerika. Noch ein Stück Bienenstich, Captain? Danke. Für mich ist das Signal Stiefel und Sattel geblasen worden, wie wir Kavalleristen sagen. Zeit zum Aufsitzen. Meine Einheit wird noch vor Anbruch der Dunkelheit den Fluss passieren. Ich werde Sie begleiten, damit ich sehe, wie viel von meinem Weizen zertrampelt wird. Eine alte Kavalleristenregel sagt, mit Musik gehen die Pferde leichter ins Wasser. Mit Ihrer Musik fordern Sie die Dakotas zum Tanz auf. Euch Siedlern steckt die Indianerfurcht wirklich tief in den Knochen. Seit wir den Fluss erreicht haben, sind die letzten Bad Faces wie weggeblasen. Sogar der schwarze Old Ben muss zugeben, dass er keine Skalplocke zu Gesicht bekommen hat. Niemand wäre zufriedener als ich, wenn es so bliebe. Dann hätte Ihr Feldzug auf meinem Grund und Boden einen Schaden von $300 verursacht. Das könnte ich noch verschmerzen. Auch Sie werden eines Tages einsehen, Mr. Granger, dass die Anwesenheit meiner Soldaten für die Heimstätter nur von Nutzen ist. Hallo, Phil, wie fühlst du dich auf deiner Maschine? Wie der Kapitän eines Mississippi-Dampfers. Denk langsam ans Anlegen. In einer halben Stunde ist es dunkel. Noch einmal ums Karree, dann höre ich auf. Seid ihr verrückt, direkt ins Messer zu laufen? Schollenbrecher läuft ins Messer. Er meint, du hast das Gold genommen und willst nichts dafür geben. Hier gebe ich das Gold zurück. Zu spät. Er meint, Rote Wolke hat das Urteil bereits gesprochen. Was für ein Urteil? Schau nach der untergehenden Sonne. Hä? Lass mich los! Setz dich, Schollenbrecher, rauch eine Pfeife mit mir. Biberschwanz und Morgenstern haben gut von dir gesprochen, deshalb habe ich dich rufen lassen. Mit dem Gewehrkolben. Eine andere Sprache wolltest du nicht verstehen. Nicht einmal die des Goldes. Das Gold könnt ihr zurückhaben. Ich halte mich raus aus eurem Krieg. Du brauchst Frieden, um zu ernten. Ich brauche Frieden für die Herbstjagd. Aber der Weiße Vater schickt über deine Felder Soldaten zu uns. Ich wollte nicht, dass sie über meine Felder reiten. Aber ich bin ein Farmer. Ich habe keinen Einfluss auf das Militär. Du bist ein Häuptling der Schollenbrecher. Du hast Gewehre gekauft, die schnell schießen. Diese Gewehre brauche ich. Was nützen euch ein paar Dutzend Schnellfeuergewehre? Die Armee des Weißen Vaters ist 100-mal stärker als ihr. Wir haben die Weißen am Rosenknospenfluss geschlagen, wir haben sie am Pulverfluss geschlagen und in den Wolfsbergen. Der Weiße Vater ist sehr geschwächt durch diese Niederlagen. Wenn wir die Langmesser auch hier am Bärenfluss schlagen, wird er Frieden schließen, weil er sonst seinen Häuptlingssitz verliert. Soll ich schuld sein am Tod der Soldaten? Ich werde kein Friedenspapier unterschreiben, ehe die Langmesser nicht unser Land verlassen haben. Also wird weiter Krieg sein und bald wird auch deine Farm in Flammen aufgehen. Ich weiß nicht einmal, wann die Waffen kommen. Mein Lieferant in Julesburg erhält erst heute Nachricht über die sprechenden Drähte. Morgen vor Sonnenuntergang gibst du uns ein Zeichen. Oder ich vergesse, dass ich mit dir den Rauch des Kalumet getrunken habe. Mein Gott, Phil, wo warst du? Bei den Bettfeses. Ich habe mit Rote Wolke Pfeife geraucht. Oh, und ich hatte solche Angst um dich. Ich wollte gerade dem Sheriff melden, dass du verschwunden bist. Lass um Gottes Willen den Sheriff aus dem Spiel. Das Beste ist, es erfährt niemand, dass ich bei den Indianern war. Ist das denn nicht ein gutes Zeichen, wenn der oberste Chef der Oglalas die Friedenspfeife mit dir raucht? Ja, wenn ich ihm die Gewehre verschaffe. Sonst hetzt er seine Kriege auf uns. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber Phil, du hast das Gold genommen. Wir können nicht mehr zurück. Wir könnten unsere 7 Sachen packen, nach Julesburg verschwinden und mit den 2000 Dollar was Neues anfangen. Nein, Phil, das ist nicht dein Ernst. Das kannst du doch nicht wollen. So leicht wirfst du die Flinte nicht ins Korn, da kenne ich dich zu gut. Wir müssen klug sein. Das Geschäft mit den Indianern machen, ohne es zu machen. Hat sich Harper schon gemeldet? Ja. Die Gewehre sind in Julesburg. Und morgen früh schickt er den Wagen los zu Kings Farm. Nehmen wir einmal an. Biberschwanz und Morgenstern hätten dieses Gespräch gehört. Dann wäre doch die Bedingung erfüllt, die dir Rote Wolke gestellt hat. Du hättest nichts verkauft und nichts verraten. Ja. Es kostet mich den Kopf, wenn es herauskommt. Wir hören. Er meint... Halt die Klappe! Morgen nach Sonnenaufgang im Tal der 7 Frauen. Wie viel Gewehre? 100. Au. Er meint, bye bye. Es ist herrlich, Phil. Ich fühle mich wie im 7. Himmel. Du bist im 7. Himmel, Emmy. Wir sind keine Heimstatter mehr, die von Kredit leben. Sondern Farmer. Das Kleid ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, die vornehmen Frauen in Paris sehen nicht viel hübscher aus als ich. Ach, du bist 1000-mal schöner als sie. Noch einen Drink? Ja, ja. Joe, 2 Bourbon. Wenn ich dran denke, wie verzweifelt wir noch vor ein paar Tagen waren. Ja. Und jetzt die Ernte verkauft und die Indianer verschwunden. Psst. Ruhig. Für das Frühjahr bestelle ich dänische Milchkühe. Da können wir mit dem doppelten Ertrag rechnen. Oh, und ich schaffe mir Hühner an. Wyandotten, die sind gut im Fleisch und legen trotzdem fleißig. Hm? Die Gewehre ist immer noch still. Rote Wolke hat sie vielleicht für die Herbstjagd gebraucht. Ja, die roten Rüben haben Dünger nötig. Hör endlich auf, von den Indianern zu schwatzen. Ladies and Gentlemen, ich bringe Ihnen zum Vortrag die neueste Creation des Wiener Komposers Johann Strauss. An der schönen blauen Donau. Darf ich bitten? Arthur! Hört auf mit der Tanzerei! Und Ben? Mein Gott, wie sehen Sie denn aus? Wie man eben aussieht, wenn man 100 Meilen geritten ist bei Regen und Sturm. Auf einem Oglala-Pony ohne Sattel. Joe, gib ihm einen Whisky. Sie hatten doch einen tüchtigen Appaloosa-Hengst. Den haben die Raben oder die Kojoten. Wie alle anderen auch. 80 Mann. Die ganze Kompanie. Indianer? Oglalas der Bad Faces-Bande. Captain Fetterman ist in ihre Falle gelaufen wie ein blinder Waschbär. Die armen Schweine haben sich gewehrt, so gut es ging, aber sie hatten keine Chance. Gegen Indianer mit Pfeil und Bogen? Das verstehe ich nicht. Die Badfaces waren mit Schnellfeuergewehren bewaffnet, Modell Winchester 68. Mit Ihren Gewehren, Mr. Granger? Sie sind betrunken, Old Ben. Ich lasse Sie zum Sheriff bringen, wegen Beleidigung. Schollenbrecher, der Sheriff wartet auf Sie, um Sie General Sherman vorzustellen. Wenn Sie die Waffen nicht verschoben haben, Granger, wie bekamen dann die Indianer von dem Transport Wind, Ihrer Meinung nach? Vielleicht hat einer zugehört, als ich die Winchester bestellt habe. Schließlich kaufen Bieberschwanz und Morgenstern auch in Harpers Drugstore ein. Aha. Also Harper steckt auch mit drin? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe eine Vermutung geäußert. Jetzt bin ich endlich dem Komplott auf der Spur, dessen Opfer ich werden sollte. Ich habe eher den Eindruck, ich soll das Opfer eines Komplotts werden. Wir beide sind Opfer. Die Regierung macht mich für die Niederlagen im Dakota-Krieg verantwortlich. Die Aufdeckung ihres Komplotts rettet meine Generalsehre und meine Stellung. Ja, was gibt es? Die Antwort des Bankhauses Cook ist eingetroffen. Philip Granger hat am 30. August Gold im Werte von $2,000 eingewechselt. Hervorragend. Die Beweiskette ist lückenlos. Durch das Zusammenwirken von Händlern, Siedlern und indianischen Vagabunden und durch die Beschwichtigungspolitik kriegsmüder Friedensapostel in Washington wurde die Armee im Dakota-Territorium schwer getroffen. Militärisch wurde sie nicht besiegt. Da der Regierung aber der Krieg zu teuer geworden ist, holt sie rote Wolke nach Fort Laramie und schließt Frieden zu erbärmlichen Bedingungen. Soll sie. Mein Kopf ist aus der Schlinge. Aber Sie, Granger, werden am Tage der Unterzeichnung dieses verdammten Laramie-Vertrages hängen. Das verspreche ich Ihnen. So wahr ich William Tecumseh Sherman heiße. Hat der große Häuptling Rote Wolke an dem Vertragstext noch etwas auszusetzen? Könnte der große Krieger Sherman den Abschnitt über die Grenzen noch einmal vorlesen? Die Vereinigten Staaten stimmen hiermit überein, dass das Land nördlich des Platte-Flusses und östlich der Bighornberge als unabtretbares Indianergebiet betrachtet werden soll. Keine weiße Person darf sich in diesem Gebiet niederlassen oder es überqueren, ohne die Zustimmung der Indianer einzuholen. Was für eine Medizin haben diese Töne? Sie verkünden, dass jemand den Weg zu Gott antritt. Also stirbt ein Menschenkind? Ein Verbrecher wird gehängt. Ein gewisser Philip Granger, den die Indianer Schollenbrecher nannten. Wäre unser Friedensvertrag für den Weißen Vater nicht ein Anlass, dem Mann das Leben zu schenken? Leider hat der Weiße Vater das Gnadengesuch abgelehnt, also weiter im Text. Alle Militärposten in diesem Gebiet werden aufgegeben und die Straßen gesperrt. Zwischen unseren Völkern soll Frieden herrschen, solange das Gras wächst und das Wasser fließt. Aus der Serie »Der Krieg der Dakotas« brachten wir das Hörspiel von Walter Püschel »Solange das Gras wächst«. Dramaturgie Hans Kubisch. Musik Wolfgang Schor. Schnitt Gabriela Neumann. Ton Hans Blache. Regieassistenz Beate Rosch. Regie Uwe Hacke. Gold in den Black Hills. Ein Hörspiel von Walter Püschel. Aus der Serie Der Krieg der Dakotas. deine blutrünstigen Dakota-Kriegern vor genau 8 Jahren am 25. Juni 1876 die tapferen Männer des 7. Kavallerieregiments niederwetzelte. Rache für Pasta! Dafür besiegt ihn heute Buffalo Bill zum 100. Male in seiner unvergleichlichen Original-Wild-West-Show. Gib ihm saures Bill! Weit hast du's gebracht, Sitting Bull. Wer spricht da? Erkennst du mich nicht? Ich höre dich. Aber ich sehe dich nicht. Doch, jetzt sehe ich dich. Offiziershut? Schulterlanges Haar? Du bist Langhaar Custer. General George Armstrong Custer, Kommandeur des 7. Kavallerieregiments. Du bist tot? Wie kommst du hierher? Hast du schon wieder vergessen, was für ein Tag heute ist? Der 25. Juni. Ja, an dem Tag war die Schlacht am kleinen Fluss der Großhornschafe. Da hab ich dich besiegt, im Monat der Kirschen. Ja, vor 8 Jahren habt ihr mir die Seele aus dem Leib gepustet. Mein ganzes Regiment musste am Little Big Horn ins Gras beißen. Aber unser Opfer hatte einen Sinn. Dort, wo wir gefallen sind, wohnen heute Siedler. Ein paar Meilen weiter fährt die Eisenbahn. Was hast du von deinem Sieg? Wo sind denn heute deine Dakotas? Ich habe sie gesehen. Zerlumpt und hungrig lungern sie in den Reservationen herum. Und du, ihr oberster Häuptling, dem einmal die Black Hills gehörten mit ihren Millionen Schätzen an Gold? Was machst du? Ich lass mich durch die Arena einer Wildwestshow jagen. Von einem Büffelkiller für ein paar lumpige Dollars. Sieht so ein Sieger aus? Du hast recht. Ich bin ein Zirkusclown geworden. So ein Hundeleben hättet ihr auch ohne Krieg haben können. Ich bin den schmutzigen Pfad nicht als Erster gegangen. Das warst du, Langhaar Custer. Du meinst meine Expedition in die Black Hills? Die habe ich im Auftrag der Regierung unternommen. Sie diente Forschungszwecken. Sie war ein Verstoß gegen den Friedensvertrag von Fort Laramie, in dem der Weiße Vater das Land den Dakotas versprochen hat. Solange das Gras wächst. Verträge mit Indianern werden nur gehalten, solange sie uns nützen. Heute weiß ich es. Damals glaubte ich, du seist ohne Wissen des Weißen Vaters in unser Land eingedrungen. Ich verbot meinen Kriegern, dich anzugreifen. Wir waren dir zu stark. Deshalb hast du lieber eine Patrouille überfallen, die im Dakota-Gebiet operierte, um Goldsucher zu vertreiben. Keinen einzigen hat sie vertrieben. Die Soldaten wurden von ihnen mit Essen und Trinken bewirtet und sind weitergeritten. Aber sie hatten die Goldsucher befehlsgemäß darauf hingewiesen, dass ihr Aufenthalt im Indianergebiet ungesetzlich ist. Einen Pferdedieb hängt ihr auf. Einen Landräuber ermahnt ihr freundlich. Das konnte mein hitziger Freund Gallapfel nicht begreifen und tötete drei Soldaten. Unserem Oberkommando waren die Toten höchst willkommen. Es hatte freie Hand für eine Vergeltungsaktion. Und ich habe den Schuldigen ausgeliefert, um einen Krieg zu verhindern. Es hat ihr an Weitblick gefehlt, alter Medizinmann. Die Regierung wollte keinen Frieden. Sie wollte unser Gold. Dafür brauchte sie den Krieg. Damals glaubte ich auch. Man will euch die Black Hills wegen des Goldes wegnehmen. Heute weiß ich, dass Eisenbahnaktien eine größere Rolle gespielt haben. Du bist kein Goldsucher und kein Besitzer von eisernen Wagen. Warum hast du gegen uns gekämpft? Warum? Mein Lorbeer aus der Bürgerkriegszeit war welk geworden. Ein Sieg im Indianerkrieg konnte ihn auffrischen. Mit der Schlacht von Washita ist mir das ja auch gelungen. Schlacht, sagst du? Du hast ein Cheyenne-Dorf überfallen. Mitten im Winter. Hast unschuldige Menschen getötet. Vorräte verbrannt. Und 800 Ponys erschossen. General Sheridan hat meinen Sieg eine tapfere Aktion genannt. Du kannst es in der Bismarck-Tribüne nachlesen. Mein Bruder Boston hat einen sehr hübschen Artikel darüber geschrieben. Hat dein Bruder auch berichtet, dass sich nach dem Überfall die Arapaos mit den Cheyenne verbündeten? Es wurde erst später in den Gassetten breitgetreten, als man mir einen Prozess an den Hals hängen wollte wegen der Nachhut. Major Elliot und 19 Soldaten gerieten in einen Hinterhalt. Der Arapaos. Als ich davon erfuhr, war es zu spät. Vielleicht lebten noch ein oder zwei Mann. Sollte ich deswegen Leben und Gesundheit eines Regiments riskieren? Beförderung oder Sarg? Was ist nun mal soldatenlos? Während du vor den Arapaos davonliefst... Aus taktischen Gründen. ...kam der Oglala-Häuptling Tolles Pferd mit wichtigen Nachrichten zu mir. Warum störst du mich, tolles Pferd? Ich bereite mich auf den Sonnentanz vor. Der Cheyenne-Häuptling Zwei Monde hat den Wunsch, das Sonnentanzfest mit uns gemeinsam zu feiern, damit wir ihm helfen, seine Brüder und Schwestern, die Langhaar Custer in Washita ermordet hat, zu rächen. So heiße Zwei Monde willkommen. Sitzender Büffelstier ist ein großer Medizinmann. Er könnte noch mehr Stämme auffordern, das Fest mit uns gemeinsam zu begehen. Die Kugeln der Langmesser haben vielen Häuptlingen die Ohren geöffnet. Ich könnte die Zeit unserer Feier nützen, um mit den jungen Leuten Kriegsübungen abzuhalten. Es tut mir wohl zu hören, was tolles Pferd sagt. Sitzender Büffelstier denkt auch so. Deshalb hat er seinem Freund Regengesicht beauftragt, zu den Häuptlingen der Dakota-Stämme und ihren Verbündeten zu gehen. Tolles Pferd, möge Regengesicht begleiten. Du bist ein Fuchs, Sitting Bull. Du möchtest den Sieg am Little Big Horn, den du durch einen glücklichen Zufall errungen hast, als Ergebnis strategischer Planung ausgeben. Ob mein Sieg ein Zufall war, weiß ich nicht. Dass sich die Stämme zum Sonnentanz trafen, war jedenfalls kein Zufall. Als Regengesicht und tolles Pferd zurückkamen, brachten sie auf meinem Totem die Namenszeichen von 9 Häuptlingen mit. Sie hatten alle besucht, sogar die Krähen. Obwohl ich ihnen gesagt hatte, geht nicht zu ihnen. Ihr Häuptling Kalbslocke ist ein Kindskopf. Regengesicht möge sprechen. Krieger der Krähen, viele Sommer lang lebten die roten Männer glücklich, jagten den Bison und brauchten keinen Hunger zu leiden. Sie fochten untereinander gemütliche Kämpfe aus. Sie haben euch Weiber gestohlen und Pferde. Hau! Auch wir haben euch Pferde gestohlen und Weiber. Wir haben mehr gestohlen, viel mehr. Die jüngeren Weiber, die besseren Pferde. Hau! Gut, gut, wenn ihr meint, dass eure Pferde schlechter waren als unsere und eure Weiber hässlicher, mögt ihr recht haben. Obwohl es mich selbst betrifft. Meine Frau ist die Krähen-Biberzehe. Dieser Kojote wagt es uns zu verspotten. Biberzehe war meine Braut. Ich weiß es, Kalbslocke. Trotzdem sage ich, vergiss den alten Streit. Alle Stämme haben nur noch einen Feind. Die Langmesser. Die Langmesser haben uns Decken und Kleider geschenkt. Sie senden uns gefleckte Büffel, die stillstehen beim Schlachten und vorher noch Milch geben. Sollen wir die Weißen deshalb bekriegen? Sollen wir heute den Dakotas helfen, damit sie morgen wieder unsere Frauen stehlen? Niemals! Kalbslocke wird den blauen Rock der Soldaten anziehen. Und dann möge sich Regengesicht vorsehen, dass er nicht von meinem Tomahawk kommt. Dakotas sind Feinde der Krähen und so soll es bleiben. Sind Feinde der Krähen! Hau! Wie die Hammel, blökten sie ihrem Häuptling nach. So blieben die Krähen unsere Feinde. Aber die anderen Stämme schlossen sich uns an. Gib mir einen Whisky. Ich war ein Idiot. Dein Botschafter Regengesicht war dumm genug, meinen Leuten in die Hände zu laufen. Wir hatten von seiner Aufwiegelei bei den verschiedenen Stämmen erfahren. Mein Bruder Tom verhörte ihn. Wie hast du General Custer genannt? Eisenarsch! Diese Hiebe bekommst du im Namen der Familie Custer. Regengesicht wird dir für diese Beleidigung das Herz aus dem Leibe reißen. Er verachtet alle Langmesser und am meisten die mit dem Namen Custer. Danke für deine Offenheit, Rothaut. Ich heiße auch Custer. General Custer. Der Name Eisenarsch trifft mich nicht, im Gegenteil. Damit gebt ihr zu, dass ich besser reiten kann als ihr Wigwamfurzer. Du wirst nicht mehr lange durch unsere Prärien reiten. Ach, du bist ein Prophet. Dann werde ich dir auch etwas prophezeien. Morgen früh hängst du. Wegen der Lügen, die du an vielen Lagerfeuern über den weißen Vater verbreitet hast. Das war mein Fehler. Morgen früh durfte ich nicht sagen. Ich hätte ihn sofort aufknüpfen sollen. In der Nacht wurde er befreit. Von mir? Natürlich. Es gibt ja nichts, wo der famose Medizinmann Sitting Bull seine Hand nicht im Spiel hatte. Ich erhob meine Stimme an allen 7 Ratsfeuern der Dakotas. Ich besorgte das Gold für den Kauf neuer Waffen. Ich ermunterte Tolles Pferd, wenn er mit unseren Kriegern seine Tricks einübte. Soll das heißen, ihr habt Manöver gemacht? Ja, ihr Langmesser, nennt es wohl so. Das hat es vorher nie gegeben. Vieles hat es vorher nie gegeben. Es war eine schöne Zeit. Und ich machte großen Zauber. Siehst du schon etwas, sitzender Büffelstier? Ich sehe Langmesser herabstürzen. Mit dem Kopf nach unten, wie Heuschrecken. Sie haben keine Augen und keine Ohren. Wie viel siehst du? So viel wie Heuschrecken im letzten Sommer am Rosenknospenfluss. Diesem Hokuspokus hast du deine Leute auf Trab gebracht? Ja, weil meine Träume und ihre Erfahrungen das Gleiche sagten. Träume und Erfahrungen? Das ist doch der größte Widerspruch, der sich denken lässt. Die Träume sind ein Teil unseres Lebens. Und das Leben ist ein Teil unserer Träume. Vielleicht nur ihr Schatten. So hat es mein Freund Tolles Pferd seinen Kriegern erklärt, am Tage vor unserer Schlacht. Meiner Schlacht, wenn ich bitten darf. Ich habe sie gesucht wie ein Bräutigam das Brautbett. Nie werde ich vergessen, wie am Nachmittag des 24. Juni Kalbslocke angesprengt kam und meldete: »General, wir haben das Dakota-Lager gesichtet.« »Wie viel Krieger?«, frage ich. »Noch nie sah ich so viel Tipis in einem Tal zusammen«, sagte er und schätzte euch auf 5.000. »Wir waren 3.000.« »Und wir waren 300.« Trotzdem entschloss ich mich zum Angriff. Nur wenige Männer in unserer Armee hätten so viel Schneid gehabt. Das kann ich mit gutem Gewissen behaupten. Meine eigenen Offiziere machten mir Schwierigkeiten. Meine Herren, wenn wir das Eintreffen unserer Hauptmacht abwarten, ist die Chance eines Überraschungsangriffs dahin. Unser Regiment wird deshalb das Indianerlager allein angreifen. Damit überschreiten Sie Ihre Kompetenzen, General. Wir sind an die Weisungen Terrys gebunden. Ganz meiner Meinung. Das Tal wimmelt von Rothäuten. Wir sollten froh sein, wenn sie uns nicht angreifen. Vor einem entschlossen operierenden Kavallerieregiment laufen die Indianer weg. Das ist erwiesen, Rittmeister Bentin. Und was Terrys Befehl betrifft, so habe ich vergessen mitzuteilen, dass mich der General ausdrücklich ermächtigt hat, beim Eintreten einer besonderen Situation auf eigene Verantwortung zu handeln. Genügt Ihnen das? Es ist die Erklärung unseres Vorgesetzten, die wir zu respektieren haben. Mit anderen Worten, wenn's nach Ihnen ginge, Major Reno, legten wir uns auf die Bärenhaut und warteten, bis Terrys Infanterie für uns die Kastanien aus dem Feuer holt. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ich protestiere gegen diese Unterstellung. Ich habe noch nie andere für mich kämpfen lassen. Das wird mir jedes Ehrengericht bezeugen. Das beste Ehrengericht ist die Schlachtreihe des Gegners. Wer vor ihr besteht, braucht keine Advokaten zu seiner Reinwaschung. Sogar am Vorabend der Schlacht redest du von deinem Prozess, Langhaar Custer. Das sind Dinge, von denen du nichts verstehst. Es ging um diesen Major Elliot und seine Soldaten. Einige Leute behaupteten, ich sei schuld an ihrem Tod. Außerdem warf man mir Verletzung der Sorgfaltspflicht gegenüber Gefallenen vor. Erfolgreiche hat auch Neider. Das ist nun mal so im Leben. Leider hatten vor Gericht meine Neider Erfolg. Ich wurde verurteilt zur Suspendierung von Rang und Kommando, Dienst und Sold für die Dauer eines Jahres. Du warst kein General, als du gegen mich kämpftest. Meine Leute nannten mich so. Aus Respekt. Genau genommen war ich etatmäßiger Oberstleutnant. Und wenn der Krieg mit den Dakotas nicht gekommen wäre? Dann, komm, ich sag's dir ins Ohr. Wäre ich in den Knast gewandert? Ich verstehe. Du musstest siegen. Da hätte ich an deiner Stelle auf General Terry gewartet. Nein, dann wäre es nicht mein Sieg gewesen. Beim Eintreffen eines richtigen Generals hätte ich den Oberbefehl verloren. Lieber bist du auf eigene Verantwortung in den Tod marschiert. Ich war voller Hoffnung, als wir losritten. Und es hätte auch alles gut gehen können, wenn Major Reno mit seiner Abteilung nicht in einen Hinterhalt geraten wäre. Major Reno! Was ist California Joe? Hab das Gefühl, wir laufen in einen Sack, den bald jemand zubinden wird. Bis jetzt haben wir noch keine Rothaut zu Gesicht bekommen. Haben Sie die Rauchzeichen bemerkt? Das heißt, Sie beobachten uns. Sie mögen ja recht haben, Joe, aber was hilft's? Im Bighorn-Tal sind die Indianer und die müssen wir angreifen. Egal, wie viele es sind. Wir sind ja nicht allein, California Joe. Auf der anderen Seite des Flusses marschieren Custer und Bentin. Schätze, dass wir bald sehr allein sein werden. Wie kommen Sie zu so düsteren Prophezeiungen? Nehmen Sie mal Ihr Glas, Major, und schauen Sie zwischen den beiden Pappeln ins Tal. Mein Gott, das ist ja eine ganze Zeltstadt. Aber keine lebende Seele zu sehen. Frauen und Kinder haben sie in ein Versteck gebracht und die Krieger lauern auf uns. Irgendwo Mit dem Überraschungsangriff ist es vorbei. Sir, die Überraschung der Rothäute war Castas großer Trumpf. Wir müssen trotzdem den Fluss überqueren und angreifen. Das ist Selbstmord, Major. General Casta hat uns einen Befehl erteilt und wir haben ihn auszuführen. Bisher lief alles nach Plan. Nach meinem Plan. Als Reno zum Angriff blasen ließ, machte sich Tolles Pferd mit einer kleinen Gruppe auf den Weg, um ihn in den Hinterhalt zu locken. Wie ich es im Traum gesehen hatte, waren die Soldaten an diesem Tag ohne Augen und Ohren. Drauf, Jungs! Sie fliehen! Hurra! Lasst euch nicht in den Wald locken, Major! Soll ich sie entkommen lassen? Es sind doch höchstens 20 Mann! Das ist eine Falle! Halt! Das Ganze halt! Zu spät! Wir sind umzingelt! Absetzen! Bereit machen zum Fußgefecht! Sucht Deckung, Männer! Sie schießen mit Brandpfeilen ins Unterholz! Wir müssen aus dem Wald, Major! Aber geht doch die Hälfte von uns drauf! Hier gehen wir alle drauf! Wenn Team kommt, er gibt uns Feuerschutz! Befehlen Sie den Rückzug! Die Gruppe zieht sich in geschlossenen Sprüngen zum Fluss zurück! Gruppe 1! Gruppe 2! Wären Sie nicht gekommen, Bentin, würden wir jetzt in diesem verdammten Unterholz schmoren. Die Indianer werden trotzdem zufrieden sein. 20 Tote, mein Gott, wie soll ich das vor Custer verantworten? Ich verstehe nicht, wie Sie in den Wald reiten konnten, Major. Ich hatte Befehl, sofort anzugreifen. Hätten wir den Wald umgangen, wäre das ein Zeitverlust von Stunden gewesen. Custers Angriffsbefehl war Wahnsinn. In dem Tal stecken schätzungsweise 3000 Indianer. Meine Kundschafter haben Krieger aller Dakota-Stämme ausgemacht. Dazu Cheyenne und Arapahos. Die gesamte bewaffnete Macht der verbündeten Stämme gibt sich am Bighorn-Fluss ein Stelldichein. Und für sie veranstaltet das Arschloch Custer ein Schlachtfest. Opfert sein Regiment. Es ist so still geworden, als ob sich der Gegner abgesetzt hätte. Ein Teil der Indianer hat sich tatsächlich zurückgezogen. Wie viel Munition hat Ihr Trängen mitgebracht, Rittmeister? Genug, um unsere Stellung 8 Tage lang zu verteidigen. So lange kann es ja nicht dauern, bis Terry eintrifft. Nein, bestimmt nicht. Hören Sie? Schüsse, irgendwo flussaufwärts. In dieser Richtung operiert Custer. Wir müssen ihm helfen. Haben Sie Lust, wieder auf einen Indianertrick hereinzufallen? Die wollen uns doch nur aus unserer Stellung herauslocken, um uns abzuschlachten. Sie sind für das Leben Ihrer Leute verantwortlich, Major. Ist das Ihr Trompeter, Bentin? Das ist Martin. Custers Trompeter. Ich bringe einen Befehl von Custer. Reno und Bentin, kommt schnell, ehe es zu spät ist. Ich soll ihm Antwort bringen. Sie kommen nicht mehr durch, Martin. Sterben können Sie auch hier. Das war dein Ende, General. Reno hatte den Oglalas einen guten Kampf geliefert, finde ich. Es war idiotisch, in so einen simplen Hinterhalt zu reiten. Er hat deinen Befehl ausgeführt. Hätte er es nicht getan, hättest du ihn bestraft. Meinen Häuptlingen wäre es nie eingefallen, einen Befehl auszuführen, den sie für schlecht hielten. Dafür seid ihr auch nur ein wilder Haufen. Der dein modernes Regiment besiegt hat. Wir zählten am Abend 253 tote Langmesser. Um ehrlich zu sein, ich hätte dich mit meinen Hunkpapas auch allein geschafft. Hätte höchstens noch Tolles Pferd gebraucht und seine Oglalas. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, muss ich sagen, das Beste war doch, dass wir euch gemeinsam verhauen haben. Nur eins weiß ich bis zum heutigen Tage nicht. Wer hat dir eigentlich das Lebenslicht ausgeblasen? Schöner Kommandeur, der nicht einmal weiß, wer seinen wichtigsten Gegner ausgelöscht hat. Wichtig warst du nur, solange du gelebt hast. Nach deinem Tode waren Terry, Brooke und Gibbon wichtig für uns. Vor ihnen mussten wir uns vorsehen. Darum zerstreuten wir uns nach dem Sieg in alle Winde. Du besonders, bis nach Kanada bist du gelaufen. Wer hat dich gekillt? Sag's mir, Eisenarsch. Dein verdammter Botschafter Regengesicht. Mein Bruder Tom hat er mit einem Pfeil erwischt. Mir ist er mit einem Tomahawk zu nahe gekommen. Das freut mich aufrichtig. Mein Tod? Dass es Regengesicht war. Ihn hattet ihr ausgepeitscht. Er hatte ein Recht auf deinen Skalp. Ich bin gar nicht skalpiert worden. Nimm deinen Hut ab. Bitte, bitte. Oh. General Langhaar Custer hat eine Glatze. Was gibt's da zu lachen? Ist es ein Wunder bei dem Kummer, den ich hatte? Kein Indianer skalpiert einen Glatzkopf. Eisenarsch mit Glatze. Lach nur. Ich hat's erwischt, am Little Bighorn zugegeben. Aber ich bin ein Märtyrer. Und in den Geschichtsbüchern wird Custers letzter Posten als Beispiel amerikanischen Heldenmuts gepriesen. Rache für Custer ist zum Kampfruf einer ganzen Nation geworden. Alle nennen mich General. Meine Familie hat ausgesorgt, sie bekommt eine Rente, die Witwen meiner Männer auch. Nicht ganz so dick, versteht sich. Ich habe ein Denkmal aus Stein bekommen und einen unauslöschlichen Platz im Herzen der Nation. Und was bleibt in deinem Volk von dir, Sitting Bull? Was bleibt? Dass ihr uns nie besiegen werdet, wenn wir gemeinsam zum Kampf antreten. Wie damals, am 25. Juni 1876, am kleinen Fluss der Großhornschafe. Im Monat der Kirschen. Hey, Sitting Bull, schläfst du oder bist du betrunken? Ich war auf einem weiten Ritt durch die Vergangenheit. Das Programm ist zu Ende. Du musst noch einmal in die Arena dich verbeugen. Los, komm! Ich gehe nicht mehr in die Arena. Ich muss zurück in die Reservation. Was? Zu diesen Hungerleidern? Ja, zu diesen Hungerleidern. Sie brauchen mich. Aus der Serie Der Krieg der Dakotas brachten wir das Hörspiel Gold in den Black Hills von Walter Püschel. Dramaturgie Hans Kubisch. Musik Wolfgang Schor. Es sprachen Walter Wickenhauser, Hans Teuscher, Hans Oldenbürger, Lothar Dimke, Günther Sonnenberg, Jürgen Vorrieb, Lothar Schellhorn, Horst Weinheimer und andere. Schnitt Gabriela Neumann. Ton Hans Blache, Regieassistenz Beate Rosch, Regie Uwe Hake. Kleiner großer Mann. Ein Hörspiel von Walter Püschel. Aus der Serie Der Krieg der Dakotas. Madam. Ich bin der Vater von Grasendes Reh. Ich möchte mit meiner Tochter sprechen. Hier gibt es kein Grasendes Reh. Reverend Palmer, ein Wilder ist eingedrungen. Wir sind eine Methodistenschule, Schwester Nanny. Wir brauchen uns vor Indianern nicht zu fürchten. Hab ich recht, Mr. Little Big Man? Niemand braucht sich vor Indianern zu fürchten. Da haben Sie es gehört, Schwester Nanny. Aus dem Munde eines waschechten Dakota-Häuptlings. Und jetzt holen Sie unsere liebe Cora in mein Büro. Grasendes Reh ist ihr heidnischer Name. Vater und Tochter sollen sich ungestört unterhalten. Mein Herz ist froh, dich zu sehen, Grasendes Reh. Vor 3 Sommern habe ich ein Mädchen in diese Schule gebracht. Und heute kann ich eine junge Squaw abholen. Warum willst du mich abholen, Vater? Jetzt vor Einbruch des Winters? Du hast gesagt, bis zur nächsten Kirschblütenzeit kann ich in der Schule bleiben. Du musst zurück zum Stamm, weil der Rat der Ältesten beschlossen hat, dass wir ins Land der Großmutter auswandern. Wo ist das Land? Die Weißen nennen es Kanada. Es gehört der englischen Königin. Dort soll es große Prärien geben und viel Wild. Auch sitzender Büffelstier ist hingezogen. Reverend Palmer hat mir eine Arbeit in einem Hospital der Weißen versprochen. Diese Arbeit brauchst du nicht mehr. Aber ich will nicht nach Kanada. Ich will hier bleiben. Du gehörst zu deinem Stamm, Grasendes Reh. Dann hättest du mich nicht zu den Weißen bringen sollen. Damals war ich sicher, dass unser Stamm in die Reservation gehen wird. Darum solltest du lernen, mit den Weißen zu leben. Aber jetzt brauchst du die Schule nicht mehr. Ich bleib hier. Grasendes Reh, dein Geist muss verwirrt sein. Zu dir spricht dein Vater. Er hat dir etwas befohlen. Ich will nicht zurück in die Stickluft der Tipis. Ich will nicht mehr hungern und frieren. Ich bin keine Wilde mehr! Dämonen sind in dich gefahren! Hast du gerufen, Tochter? Ich gehe nicht zurück in die Wildnis. Sei ohne Sorgen, Tochter. Wie kannst du sie Tochter nennen? Ich bin ihr Vater. Sie ist ein Kind des himmlischen Vaters geworden. Warum sagst du dann Tochter zu ihr? Bist du der himmlische Vater? Ich bin als Prediger sein irdischer Stellvertreter. Und ich werde verhindern, dass du unsere Tochter Cora zu den Heiden verschleppst. Ich will nicht deine Tochter Cora verschleppen. Ich will meine Tochter Grasendes Reh in ihr Dorf zurückbringen. Cora ist der Taufname deiner Tochter Grasendes Reh. Sie gehorcht jetzt dem Herrn und seine Wege führen nicht in das Lager aufsässiger Indianer. Oh, lass das Messer stecken! Geh in die Küche, Cora. Schwester Clara soll dir ein Glas Zuckerwasser geben, das beruhigt. Grasendes Reh! Kleiner, großer Mann. Es ist besser für sie, glaub mir. So schnell kommst du nämlich nicht zu deinem Stamm zurück. Draußen wartet eine Armeestreife. Sie hat Befehl, dich nach Fort Keogh zu bringen. Lieber Miles, ich bin sehr unzufrieden mit Ihnen. Seit 3 Tagen verhören Sie Little Big Man, aber wo sich Crazy Horse mit seinen 2000 Dakotas aufhält, das wissen Sie doch immer nicht. Wir müssen das Lager finden und die Indianer in die Reservation bringen. Das verlangt die Eisenbahngesellschaft. Jede Meile Schienen, die wegen Indianerüberfällen nicht verlegt werden kann, kostet die Regierung Tausende von Dollar. Ja, ich gebe ja zu, in meiner Rechnung war ein Fehler, General. Ich hatte angenommen, ein Häuptling, der seine Tochter in eine Methodistenschule schickt, würde mit sich reden lassen. Er zeigt sich zwar an vielen Dingen recht einsichtig, aber wenn ich nach dem Versteck frage, da wird er taubstumm. Lassen Sie ihm die Haut vom Leibe peitschen. General, dadurch bringen Sie einen Indianer doch nicht zum Reden. Ja, dann müssen Sie sich eben etwas ausdenken, Oberst. Irgendeinen Trick. Ihr Indianer habt 1000 Jahre lang Zeit gehabt, das Rad zu erfinden. Es ist euch nicht eingefallen. Dafür werdet ihr jetzt von uns überrollt. Mit dem Planwagen der Siedler, den Eisenbahnen und den großen Rädern unserer Kanonen. Euer Widerstand ist sinnlos. So sinnlos wie deine Verstocktheit. Spätestens im Frühjahr ist dein Stamm doch in der Reservation. Da wird es keinen Kriegshäuptling Crazy Horse mehr geben, nur einen Friedenshäuptling. Und der könnte Little Big Man heißen. Du bekämst eine Baracke für dich allein, doppelte Ration an Lebensmitteln und hättest außerdem das Recht, ein Pferd zu besitzen. Als einziger im Camp. Du hast mich gezwungen, Salzwasser zu trinken. Ich habe den Durst besiegt. Du hast mich schlagen lassen und hast doch nichts erfahren. Ich werde dir den Aufenthalt unseres Stammes auch nicht verraten, wenn du mir den Stuhl des Weißen Vaters anbietest. Ich habe gesprochen, Hau. Du handelst so, wie du glaubst, dass es das Wohl deiner Leute verlangt. Du wirst sicher begreifen, dass auch ich an das Wohl meiner Leute denken muss. Den halben Dezember schon tobt der Blizzard. Ein Ende ist nicht abzusehen. 4Q ist von jedem Nachschub abgeschnitten. Ich kann es deshalb nicht verantworten, unsere angespannte Lage durch überflüssige Esser zu verschlimmern. Du musst das Fort verlassen. Ohne Proviant? Na, du bekommst Proviant. Für 2 Tage. Es ist übrigens noch eine Indianerin hier, die wir mit abschieben möchten. Wer ist die Frau? Ein Mädchen. Grasendes Reh. Ich will zurück in die Schule. Das ist unmöglich, Tochter. Auch wenn wir mit Proviant für 8 Tage versorgt wären. Miles hat uns freigelassen, weil er weiß, dass wir nur überleben können, wenn wir das Winterlager der Ogalalas aufsuchen. Er hat deshalb Indianer vom Stamm der Krähen auf unsere Spur gesetzt. Also dürfen wir nicht in das Lager. Wo sollen wir hin? Ich weiß es nicht. Sollen wir denn im Schnee umkommen? Einmal müssen wir alle sterben. Ich will nicht sterben. Lass uns ausruhen. Ich hätte dir früher mehr erzählen müssen von den Taten unserer Häuptlinge und Medizinmänner. Du kannst es doch noch tun, Vater. Ich werde es tun. Wenn wir an unserem letzten Lagerfeuer sitzen, in der weglosen Schneewüste, werde ich dir die große Wanderung verkürzen mit den schönsten Geschichten der Dakotas, aller 7 Ratsfeuer. Wenn wir aber zu unserem Stamm gehen, Vater, könntest du mir alle Geheimnisse der Tiere und Pflanzen erklären, die du kennst, und ich könnte unseren Kindern die Sprache der Weißen beibringen. Wir dürfen den Krähen nicht den Weg zeigen. Du hast einmal gesagt, tolles Pferd kennt 1000 Tricks, die Langmesser an der Nase herumzuführen. Auch dem, der 1000 Tricks kennt, fehlt eines Tages einer. Tolles Pferd ist jünger als du, Vater. Könnte es nicht sein, du pflanztest deine Müdigkeit in sein Herz. Ich kann nicht glauben, dass er am Ende seiner Tricks ist. Er hat immer sehr freundlich zu mir gesprochen. Er würde es bestimmt nicht gutheißen, wenn du unser Leben wegwirfst, um ihm ein paar anstrengende Tage zu ersparen. Anstrengende Tage? Seitdem General Sheridan die Langmesser gelehrt hat, auch im Winter zu kämpfen, bringt deine Entdeckung des Lagers keine anstrengenden Tage, sondern den Tod. Du stellst Miles über tolles Pferd? Behauptest, Miles sei besser? Vielleicht bist du so mutlos, weil er besser ist als du. Warum willst du tolles Pferd die Verantwortung abnehmen? Wir kommen zu ihm, gejagt von den Weißen. Bei ihm liegt es zu sagen, was geschieht. Er ist Kriegshäuptling. Um unser Leben zu retten, bringen wir den Tod über ein ganzes Dorf. Siehst du einen Soldaten? Die Krähen folgen uns. Aber sie werden uns nicht angreifen. Du hast selbst gesagt, die Krähen sind alte Weiber. Das sind sie auch. Trotzdem fürchtest du sie. Wie kannst du so etwas sagen? Natürlich werden sie uns nicht angreifen. Sie werden zurückreiten zu Miles und der wird unser Dorf mit Kanonen zusammenschießen. Das wird er nicht können, denn tolles Pferd wird die ganze Zeit nützen und unser Dorf unauffindbar machen. Er ist kein Zauberer. Wenn sein Lebensplan, den er für die Ogalalas ausgedacht hat, durch unseren Besuch in Gefahr kommt, taugt er nichts. Vielleicht hast du recht, Tochter. Aber ein Häuptling, der seinem Volk das freie Leben in der Prärie erhalten will, braucht auch eine Unze Glück. Die nehmen wir ihm, wenn wir zu ihm gehen. Eine Unze Glück. Sollte die so schwer wiegen, dass sie den Opfertod von 2 Menschen rechtfertigt? Vater. Komm. Das Schlimmste ist die Stille. Hätte der Schneesturm einen Tag länger getobt, wären wir über die Wolfsberge entkommen und in Sicherheit. Und wenn wir es nachts versuchen, tolles Pferd? Die Langmesser werden noch vor Einbruch der Dunkelheit ihre Kanonen auf uns richten. Vielleicht haben wir Glück und der Schneesturm bricht noch einmal los. Der Wind hat sich gedreht. Es wird kalt werden. Aber die Luft bleibt klar, auch in den Nächten. Also bist du am Ende mit deinen Tricks? Die Weißen suchen seit Wochen die Tochter des Gouverneurs, die sich bei einer Jagdexpedition verirrt hat. Sie ist in einem unserer Dörfer gestorben. Du, kleiner großer Mann, wirst zu den Soldaten gehen und Miles erklären, die Tochter befinde sich lebend in unseren Händen. Er wird sie aber sehen wollen. Grasendes Reh spricht die Sprache der weißen Männer. Sie wird die Kleider der Toten anziehen. Sie kann das Tagebuch der Verstorbenen lesen und wird die richtigen Dinge zu sagen wissen. Little Big Man, du behauptest, die Gefangene mit eigenen Augen gesehen zu haben. Ja. Sie trägt eine Hose, wie ein Mann. Braune Ledergamaschen und einen grünen Mantel. Hat sie eine Waffe bei sich? Eine Springfield. Aha. Naja, das entspricht genau der Beschreibung, die wir bekommen haben. Warum sollte ich den großen Krieger Miles auf einen falschen Pfad führen? Durch meine Schuld bist du auf die Spur der Oglalas gekommen. Ich möchte nicht auch noch schuld sein am Tode dieses weißen Mädchens. Oh, wie edel. Deine Haut willst du retten und die deiner roten Brüder. Endlich habe ich die Bande vor meinen Kanonen, da pusht mir eine Gouverneurstochter ins Geschäft. Wie der Wind in der Prärie ändert sich auch oft das Kriegsglück. Häuptling, tolles Pferd! Zu dir spricht Oberst Miles. Du hast dich der Anordnung des Weißen Vaters widersetzt, dich mit deinen Leuten bis zum Ende des Jahres in Camp Robinson einzufinden. Deshalb seid ihr ab sofort meine Gefangenen und ich befehle, alle Krieger legen einzeln ihre Waffen bei den Buchen am Eingang der Schlucht nieder. Die Ponys werden im heiligen Steinbruch zusammengetrieben. Dein Stamm setz dich zu Fuß in Marsch nach Süden, Richtung Camp Robinson. Solltet ihr euch diesem Befehl widersetzen, eröffnen meine drei Kanonen das Feuer und überschütten euer Lager mit gehacktem Blei. Ich erwarte deine Antwort. Hier spricht Crazy Horse, Häuptling der freien Dakotas. In meiner Gewalt befindet sich Mary Edmonds, die Tochter des Gouverneurs. Auf ihr Herz ist die Spitze meines Messers gerichtet. Wenn du Feuerbefehl gibst, stirbt sie! Ich möchte einige Fragen an die Gefangene stellen. Wann sind Sie in die Hände der Dakotas gefallen, Mary? Anfang Oktober. Wo? Am oberen Yellowstone. Wenn Sie uns Vornamen und Adresse Ihrer Mutter nennen könnten. Sie heißt Mabel und wir wohnen in Bismarck, Missouri Street Nummer 17. Okay, Mary. Machen Sie sich keine Sorgen, es geschieht Ihnen nichts. Deine Leute können abziehen, Crazy Horse. Fürs Erste hat deine Medizin gewirkt, grasendes Reh. Du brauchst die Lady nicht länger mit dem Messer zu bedrohen, Crazy Horse. Ich gebe dir mein Offiziersehrenwort, dass ihr in Frieden abziehen könnt. Die Lady bleibt so lange vor mir sitzen, bis der letzte meiner Leute in Sicherheit ist. Sir? Ja, was gibt's, Ordonnanz? Die Spitze des Indianerzugs hat den Gebirgskamm erreicht. Wenn sie die Bande wirklich entkommen lassen, wird der Gouverneur nicht begeistert sein. Das weiß ich auch. Aber was soll ich tun? Crazy Horse und die Lady sind noch immer in unserem Schussfeld. Ja, und? Lassen Sie das Mädchen einfach erschießen. Zum Teufel, sind Sie verrückt? Die Tochter des Gouverneurs erschießen lassen? Von einem Indianer, mein ich. Von einem Indianer? Ausgezeichnet. Little Big Man! Was willst du von mir? Dort unten sitzt neben Crazy Horse die Tochter des Gouverneurs. Sie ist eine üble Indianerfresserin, die nicht nach Rehen gejagt hat, sondern nach Scalps. Jeder wird verstehen, warum du sie erschossen hast. Was soll ich? Diese Frau erschießen. Sie muss von einer indianischen Kugel fallen. Nein. Na komm, komm, komm, hab dich nicht so. Bei dem Überfall in Neu-Ulm hast du weibliche Scalps genommen. Das wissen wir ganz genau. Das war etwas anderes. Was ist schon für ein Unterschied zwischen einer Farmersfrau und dieser miesen Gouverneurstochter? Hier, schieß. Sie hat Dutzende unschuldiger Indianer auf dem Gewissen. Ich kann nicht. So, dann werde ich es tun. Mit deinem Gewehr. Und meine Leute werden bezeugen, dass Little Big Man sie erschossen hat. Aus Rache. Nein! Flieh, Tochter! Sie wollen dich umbringen! Erstes, zweites und drittes Geschütz! Feuer! General Krug lässt dir seinen Dank aussprechen, Little Big Man. Wofür? Ohne deine Hilfe hätten wir das Versteck von Crazy Horse und sein Oglalas vielleicht bis heute noch nicht gefunden. Ich wollte das Leben meiner Tochter retten. Ich habe unsere Spuren verwischt, so gut es ging. Wir haben die Oglalas jedenfalls im Camp Robinson. 8 Wochen später zwar als geplant, aber diese Verzögerung wird uns das Oberkommando nachsehen. Ich habe auf deine Verdienste in dieser Sache hingewiesen und beantragt, dich zum Chef der indianischen Lagerpolizei zu ernennen. Allerdings müssen wir noch eine Erklärung für deine Dummheit in den Wolfsbergen finden. Ich verstehe deine Rede nicht. Ach, mein Gott, was du mir grasendes Reh als Gouverneurstochter aufschwatzen wolltest. Wenn zum Beispiel deine Tochter diesen Plan selbst ausgeheckt und du nur nachgegeben hättest, um sie vor den Folgen des Bombardements zu bewahren, wäre das menschlich verständlich. Das war nicht der Plan meiner Tochter. Ja, das habe ich mir beinahe gedacht. Wer also hatte diese verwegene Idee? Crazy Horse. Aha. Er hat sie mit dem Messer bedroht. Du hast es selbst gesehen. Du willst also sagen, weil Crazy Horse drohte, deiner Tochter die Kehle durchzuschneiden, blieb dir nichts anderes übrig, als den Betrug mitzumachen. Denn du liebst deine Tochter. Ja? Ja. Also gut. Vergessen wir die Geschichte. Du hast mein Vertrauen. Du wirst deinen Stamm zum Missouri bringen. Ich? Ja. Als Chef der indianischen Lagerpolizei. Warum gerade ich? Doch, einer muss doch den Wachhund machen. Das Zusammenleben von 2000 Indianern auf so engem Raum wie hier in Camp Robinson bringt Probleme mit sich. Wenn man Leute einsperrt, sperrt man auch immer den Aufruhr mit ein. Hunger und Untätigkeit macht Feinde aus den besten Freunden. Da hilft nur Polizei. Oder willst du, dass weiße Polizisten eure Streitigkeiten schlichten? Nein. Na also. Du nimmst an. Ich habe es auch nicht anders erwartet. Das kannst du nicht länger hinnehmen, Vater. Schon die 3. Woche liefert man uns halbe Rationen. Das Mehl besteht fast nur aus Kleie und die Kartoffeln sind erfroren. Was soll ich tun? Die Lebensmittel sind verbraucht. Chief Joseph und seine Nez Perce sind aus der Reservation ausgebrochen und haben den Nachschub für das Camp überfallen. Wer sind die Nez Perces? Ja, wer sind sie jetzt? Sie waren jedenfalls einmal berühmte Pferdezüchter, droben am Oregon. Inzwischen werden sie ein sterbendes Volk sein wie wir. Du warst wieder bei Tolles Pferd. Ja, der Arm ist fast geheilt. Der Splitter sagtest, du hättest sonst deinen Hals durchbohrt. Ist das wirklich wahr? Ja, Als das Mündungsfeuer der Kanonen aufblitzte, riss er mich vom Pferd und deckte mich mit seinem Körper. Ich werde ihn besuchen und ihm danken, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Im Augenblick wäre es besser, du würdest nicht so oft mit ihm sprechen. Warum? Weil du seine falschen Ratschläge an die jungen Leute weitergibst. Tolles Pferd will überall die Hoffnung wecken, dass die Frühjahrsjagd in der Prärie unsere Hungersnot beenden würde. Ist es nicht die Wahrheit? So eine Jagd wird es nie mehr geben. Das weiß auch Tolles Pferd. Wir haben von der Prärie für immer Abschied genommen, denn sie kann uns nicht mehr ernähren. Auch in der Reservation werden wir verhungern. Wenn wir uns mit den Weißen verständigen, werden sie uns helfen. Hast du das bei ihnen nicht gelernt? Als ich dich aus der Schule geholt habe, weil der Stamm ins Land der Großmutter ziehen wollte, wolltest du lieber bei den Weißen bleiben und bei ihnen arbeiten. Jetzt ist der Stamm auf dem Weg in die Reservation, aber du möchtest zurück in die Wildnis. Das verstehe ich nicht, grasendes Reh. Du wolltest im Blizzard lieber sterben, als den Kren-Indianern den Weg in unser Winterlager zu verraten. Hätte ich damals die gleiche Kraft gehabt wie du, würde der Stamm nach Kanada ziehen. Es ist also meine Schuld, dass wir gefangen wurden. Aber Tolles Pferd wird uns retten. Er wird den Stamm in die freie Prärie führen, sogar bis ins Land der Großmutter. Kriegshäuptling will er wieder werden. Er träumt von einem Sieg der vereinigten Indianerstämme über die weißen Soldaten, wie einst am Little Big Horn über General Custer. Aber diese Hoffnung ist ein Feuer ohne Nahrung. Wenn du dem Stamm helfen willst, dann schüre nicht den Hass auf die Weißen. Solange alle hungern, werden sie die Weißen hassen. Ich werde Oberst Miles fragen, wann wir vom Weißen Vater neue Lieferungen bekommen. Du richtest deine Vorwürfe an den falschen Mann. Ich habe eure Ration nicht gekürzt. Chief Joseph hat sie euch gestohlen. Wenn ihr sie wiederhaben wollt, jagt sie ihm ab. Oberst Miles verspottet uns. Das Camp ist mit Dornendraht umzäunt. Und auf den Wachtürmen sitzen Soldaten. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass alle 2000 Oglalas loslaufen sollen. Aber eine Gruppe zuverlässiger Krieger, sagen wir 200 Mann, gut bewaffnet und mit Pferden versehen, könnte eine solche Aufgabe übernehmen. Ich bin nur Häuptling der Polizei. Und ich habe dieses Amt erst wenige Wochen. Die Oglalas werden meinem Befehl nicht gehorchen. Du willst damit sagen, Crazy Horse in seiner Krankenstube hat mehr Macht als du? Auf seine Stimme hören noch viele unserer Krieger. Aha. Da muss man die Stimme zum Verstummen bringen und im Camp Robinson werden alle auf Little Big Man hören. Willst du damit sagen, ich soll die Dakotas führen? Ja. Gegen die Nez Perces? Genau das will ich sagen. Und um es deinen Leuten etwas schmackhafter zu machen, wird jeder eine Uniform erhalten. Und den Sold eines amerikanischen Kavalleristen. Der setzt einen verheirateten Mann in die Lage, ganz nebenbei eine Familie zu ernähren. Und du? Du wirst Leutnant. Ich werde eine längere Reise machen, Tochter. Allein? In Begleitung einiger Krieger. Du willst gegen die Nez Perces kämpfen? Ich muss. Tolles Pferd und seine Freunde werden es verhindern. Auf Tolles Pferd wird keiner hören. Das glaube ich nicht. Man wird ihn ins Gefängnis bringen, um seinen Quertreibereien ein Ende zu machen. Das sagst du? Das sagt Miles. Aber er hat recht. Tolles Pferd war ein großer Häuptling, solange wir gegen die Weißen gekämpft haben. Jetzt sind wir auf dem Wege in die Reservation. Und jetzt bin ich Chief der Dakotas. Ihr Friedenshäuptling. Der Nez Perces jagt. Sie haben unsere Verpflegung gestohlen, also ist das ein Polizeieinsatz. Kein Krieg. Das darfst du nicht tun, Vater. Warum nicht? Der Hunger hat ein Ende, wenn wir Miles diesen einen Gefallen tun. Die Krieger bekommen Sold. Ich werde Leutnant. Du kannst dir ein schönes Kleid kaufen. Hey, wo läufst du hin? Grasendes Reh! Nimm das Messer, Tolles Pferd, und flieh. Sie wollen dich ins Gefängnis bringen. Hände hoch, Crazy Horse. Du bist verhaftet. Stell dich gegen die Wand. Geh sofort aus dem Zimmer, Tochter. Los, Little Big Man, deine erste Amtshandlung. Untersuch deinen Kumpan nach Waffen. Mach keine Dummheiten, Tolles Pferd. Es muss sein. Glaub mir, es ist das Beste für uns alle. Rühr mich nicht an, sonst... Vorsicht, er hat ein Messer! Komm, Tochter. Er ist in der besseren Welt, in der es keine Langmesser gibt und keinen Hunger. Postenführer, melden Sie Oberst Miles, das Freiwilligenkommando der Dakotas steht in einer Stunde Abmarsch bereit. Aus der Serie Der Krieg der Dakotas brachten wir das Hörspiel Kleiner, großer Mann von Walter Püschel. Dramaturgie Hans Kubisch. Musik Wolfgang Schor. Es sprachen Franziska Trögner, Jerry Wolf, Hans Oldenbürger, Erik S. Klein, Werner Dissel, Sonja Stokowi, Guido Matschek und andere. Schnitt Gabriela Neumann. Ton Hans Blache. Regieassistenz Beate Rosch, Regie Uwe Hake. Flucht zu den Geistern. Ein Hörspiel von Walter Püschel. Aus der Serie Der Krieg der Dakotas. Ich sage euch, der Büffel wird kommen. Der Büffel wird kommen. Hört, ich sage euch, der Büffel wird kommen. Der Büffel wird kommen. Und der Büffel wird kommen. Der Büffel wird kommen. Ich sehe ihn schon tanzen. Der ich sehe ihn schon stehen. Er sagt uns, der Büffel wird kommen. Ich sage euch, der Büffel wird kommen. Ich sage euch, der Büffel wird kommen. Ich sage euch, der Büffel wird kommen. Der Büffel wird kommen. Ich sehe keine Büffel, auch keine Lagerfeuer. Mir ist kalt. Hier, nimm meine Decke, weiße Lanze. Alter Büffelstern, wo sind wir? In der Kirche von Wounded Knee. Bleib liegen. Du hast viel Blut verloren und in deiner Brust steckt noch die Kugel. Also hat das Geisterhemd nichts geholfen. Nein, niemandem hat es geholfen. Die Soldaten haben unseren Lagerplatz in einen Friedhof verwandelt. Die Toten sind nur noch nicht verscharrt. Sie liegen auf dem gefrorenen Boden mit Schnee zugedeckt. Sag mir, Büffelstern, werde ich in dieser Kirche sterben? Der weiße Offizier hat versprochen, einen Doktor zu schicken. Du darfst nicht glauben, ich hätte Angst vorm Sterben. Aber ich muss meinem Sohn erklären, warum ich ihn allein in die Reservation geschickt habe. Du wirst es ihm erzählen, wenn du in der Reservation bist. Aber wenn der weiße Medizinmann nicht kommt... Bleib ruhig. Er wird kommen. Ah, da ist er ja. Ich sehe keinen Doktor. Nicht der Doktor. Mein Sohn. Kleines Fell. Lass mich mit ihm allein, Büffelstern. Ja. Flüchte dich in die Welt der Träume. Komm zu mir, mein Sohn. Gib mir deine Hand. Ich werde sie nicht loslassen, bis ich dir alles erzählt habe. Vater! Ich will endlich wissen, warum du mich damals geprügelt hast und fortgeschickt zu den Soldaten. Weil du überleben solltest. Als das 7. Kavallerieregiment auftauchte, wusste ich, es geht mit uns zu Ende. Ich wollte nicht, dass sie dich in ein brennendes Tipi werfen wie die Cheyenne-Kinder in Washita. Die Reservation war die einzige Rettung für dich. Eine Zeit lang hatte ich fast geglaubt, der Geistertanz wäre ein Ausweg. Als der Medizinmann Stoßende Bär die Botschaft von einem indianischen Erlöser ins Lager brachte, war ich hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Zweifel. Ich sagte zu unserem Häuptling Großer Fuß: Warum sollte der Messias gerade den Paiuten erscheinen, diesen einfältigen Fischessern? Hast du ihn selbst gesehen? Nein. Ich hätte nie die Zeit gehabt für eine Reise bis nach Nevada. Stoßender Bär und Kurzer Stier sind 4 Tage mit dem Wagen des Eisernen Pferdes gefahren und dann noch 2 Tage geritten. Als sie am Geistersee ankamen, trafen sie Indianer aller Sprachen. Und den Messias? Den auch. Wie sah er aus? Kein Weißer, wie die Missionare erzählt hatten. Nein, ein richtiger Indianer. Aber an seinen Händen konnte man Narben des Kreuzes sehen. Was hatte er noch zu bieten außer seinen Narben? Er hat eine gute Rede gehalten. Was hat er gesagt? Wenn alle Indianer tanzen, kommt der große Geist und bringt die Toten zurück. Sie werden wieder stark sein wie junge Männer. Und das Wild kehrt zurück in die Prärie. Sogar der Büffel. Dann steigen die Indianer in die Berge. Wenn sie oben sind, kommt eine Flut und alle Weißen ertrinken. Wenn das Wasser wieder fort ist, gibt es überall nur noch Indianer und viel Wild. Das alles erreichen wir mit Tanzen? Ja, nur mit Tanzen. Wer nicht mittanzt, wird zur Strafe klein wie eine Rübe. Deine Frau, singende Wildente, kann dich dann wirklich in die Tasche stecken. Das hätte er nicht sagen dürfen. Genau das nicht. Du und ich, wir beide sind etwas zu kurz geraten. Nicht umsonst hast du den Namen Kleines Fell bekommen. Deine Mutter, singende Wildente, ist um die Länge einer Adlerfeder größer als ich. Du weißt es. Deshalb hast du auch im Tipi nie deinen Kopfschmuck ablegen wollen. Du bist ein Spottvogel, Kleines Fell. Aber vielleicht hast du recht. Wenn du so ein guter Späher bist, hast du sicher auch beobachtet, wie mir singende Wildente im Zorn meinen Bogen entriss. Das gelang ja natürlich nur, weil ich ihn rechtzeitig losließ. Aus Angst, er könne zerbrechen. Der Bogen war ein Geschenk unseres großen Häuptlings, sitzender Stier. Ganz recht. Das Geschenk meines Freundes, sitzender Stier. Nur darum ließ ich ihn los. Trotzdem tratschte deine Mutter am nächsten Tag herum. Mutter tratscht nicht. Also gut, deine Mutter erzählte, sie könne mich in die Tasche stecken. Und es gab genug dumme Weiber, die es weiter tratschten. Auch Häuptlinge. Was sich halt so Häuptling nennt seit dem Tode von sitzender Stier. Tolles Pferd, Regengesicht und all den anderen berühmten Männern der Dakotas. Kleine Krähe, rotes Pferd, amerikanisches Pferd, Adlerstimme, Gallapfel. Schon gut, ich weiß, du hast den Erzählungen deines Vaters mit offenen Ohren gelauscht. Großer Fuß jedenfalls tratschte es nach. Und wenn ich darüber hinwegsah, so nur deshalb, weil er krank und schwach war. Er hatte die Häuptlingsfeder nicht haben wollen, aber einer musste den Stamm führen, musste die weiße Fahne schwenken, wenn Langmesser auftauchten, und Almosen in Empfang nehmen, wenn sie uns jemand gab. Also wurde Großer Fuß unser Anführer. Und er war ja nicht schlecht. Aber er hätte nicht nachtratschen müssen. Singende Wildente könne mich in die Tasche stecken. Wie eine Rübe. Ich habe es nicht geglaubt. Aber sind nicht dauernd unglaubliche Dinge geschehen in den letzten Jahren? Wer hätte geglaubt, dass der Bison eines Tages ausbleibt? Wir alle hatten doch die ungeheuren Herden gesehen. Die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, die Prärien in wogende Hügel, aus Fleisch und Fellen verwandelten. Bis sie eines Tages verschwanden, sich auflösten, wie Nebelbänke im Licht der Sonne. Hatten wir nicht geglaubt, nach der Schlacht am kleinen Fluss der Großhornschafe wären die Langmesser vertrieben auf immer. Und sie kamen wieder, in endlosen Reihen, wie die Ameisen. Viele Dinge geschahen, die ich nicht für möglich gehalten hatte. Wenn ein Indianer, der nicht mittanzte, doch zusammenschrumpfte? Nein, klein wie eine Rübe wollte ich nicht werden. Deine Mutter, die schon immer tanzwütig war, tanzte längst mit und so tanzte ich auch. Alle tanzten, von Sonnenaufgang bis spät in die Nacht hinein. Bis eines Tages die Soldaten kamen. Großer Fuß sagte zu mir: Nimm die weiße Fahne und geh ihnen entgegen. Der Offizier wird böse sein, wenn nicht der oberste Häuptling zu ihm kommt. Das Sprechen fällt mir schwer und wenn ich huste, spucke ich Blut. Das gefällt dem Offizier auch nicht. Wir alle gefallen ihm nicht. Geh, sonst schießen sie. Was seid ihr für ein Haufen? Dakotas vom Stamme der Miniconius. Bist du der Häuptling? Nein, ich bin Weiße Lanze, sein Vertreter. Er heißt Großer Fuß. Bigfoot. Ordonnanz, schauen Sie nach, ob er auf der Liste der Unruhestifter steht. Steht auf der Liste, Major. Hervorragend. Dann führe mich mal zu deinem Häuptling, damit ich ihm ein paar Neuigkeiten erzählen kann. Mein Gott, wie sieht der denn aus? Hast du dich gerauft, Bigfoot? Meine Lunge ist krank. Kein Wunder, wenn ihr bei dieser Kälte dauernd Tanzübungen abhaltet. Auf Anordnung des Kriegsministeriums ziehst du mit deiner Truppe zum Wounded Knee-Fluss in ein Kavallerielager. Wir wollten in diese Richtung. Desto besser. Natürlich werdet ihr vorher entwaffnet. Nimm dich doch zusammen! Unsere Männer haben lange getanzt, ehe die Soldaten kamen. Ihre Herzen sind stark. Wenn ihr uns jetzt entwaffnet, wird es zum Kampf kommen. Willst du mir drohen? Wir ziehen freiwillig zum Wounded Knee, wollen dort überwintern. Es ist ein guter Ort für Indianer. Junge Krieger haben dort das Herz unseres Häuptlings Crazy Horse vergraben. Das braucht Ruhe. Wir werden nicht mehr tanzen am Wounded Knee. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf. Diese religiöse Tanzerei zusammen mit dem Hunger bringt eine Art Massenwahn hervor, der unkontrollierte Reaktionen im Gefolge haben kann. Warum sollen wir ein Risiko eingehen, wenn die Entwaffnung ein paar Tage später unter dem Schutz eines Wachregimentes erfolgen kann? Vielleicht haben Sie recht. Hauptsache, wir bringen die Strolche ohne Zwischenfall nach Wounded Knee. Bigfoot sieht nicht gerade aus, als ob er einen neuen Dakota-Aufstand plant. Und sein Vertreter, kleine Lanze. Weiße Lanze! Hast du gehört, mein Sohn? Auch dieses Stinktier von Langmesser hat mich klein genannt. Alle hatten sich verschworen gegen mich in diesen Tagen. Großer Fuß spuckte Blut, schloss die Augen und ließ mich die Arbeit machen. Ich musste die Langmesser bei Laune halten während des Marsches und dafür sorgen, dass die jungen Leute bei unseren Tänzen keine Dummheiten machten. Ich kann nicht sagen, dass mir singende Wildente diese schwierige Aufgabe erleichtert hätte. Sie war eine der Ersten, die zum Tanz ein Geisterhemd anzog. Ein Stück Kattun, das ihr kaum bis zu den Knien reichte. Die Zahl dieser Hemden nahm von Tag zu Tag zu. Medizinmann Stoßender Bär behauptete, das Geisterhemd schütze vor Kugeln. Ganz ohne Wirkung war es vielleicht nicht. Die Soldaten ließen uns in Ruhe. Obwohl sie das Tanzen nicht gern sahen, so befahl ich singende Wildente, mir auch ein Geisterhemd zu nähen. Als wir am Morgen des 28. Dezember das Tal des Wounded Knee Flusses erreichten, zog ich mein neues Hemd zum ersten Mal an. Großer Fuß musterte mich und sagte: Also glaubst du jetzt auch daran? Es soll kugelsicher sein. Kugelsichere Hemden könnten uns vielleicht retten. Im Lager werden uns die Langmesser des 7. Kavallerieregiments bewachen. Die haben wir alle getötet, am kleinen Fluss der Großhornschafe. Warst du dabei? Ja. Dann sag es niemandem. Die Regimentsnummer macht die neuen Soldaten zu Blutsbrüdern der Toten. Es sind 14 Sommer vergangen seit der Schlacht. Trotzdem wird der Kommandeur auf Rache sinnen. Es wäre gut, wenn heute die Tanzerei ausbleibt. Vielleicht bringt er gerade heute die große Flut über die Bleichgesichter. Über den Bergen türmen sich schwarze Wolken. Sie werden neuen Schnee bringen. Außerdem müssten wir bei der großen Flut mit ersaufen. Wir sind im Tal des Wounded Knee. Und nicht auf einem Berggipfel. Du scheinst mehr Sorge um deine Körpergröße zu haben, als um das Leben deiner Leute. Da war sie wieder, die Beleidigung. Hast du es gehört, kleines Fell? Nein, Vater. Ich hätte nie gewagt, zuzuhören, wenn du mit einem Häuptling sprichst. Ich weiß nur, dass du mich angeschrien hast, als du aus dem Krankenwagen kamst, weil ich mit Schneebällen nach den Pferden der Soldaten warf. Das machten wir alle. Und die Väter freuten sich darüber. Ja, ich war zornig, aber auch voller Sorge. Wenn die Bleichgesichter erfuhren, dass ich an der Schlacht am kleinen Fluss der Großhornschafe teilgenommen hatte, war nicht nur mein Leben bedroht, sondern auch deins und das deiner Mutter. So bat ich Singende Wildente, dich in die Reservation zu bringen. Sie sagte mir, solange Stoßender Bär zum Geistertanz trommelt, würde sie unser Lager nicht verlassen. Da ging ich zu Major Whiteside. Na, Weiße Lanze, was gibt es? Du hast Großer Fuß gesagt, wenn das 7. Kavallerieregiment eintrifft, zieht ihr euch zurück nach Fort Pierre. Ja. Dann holen wir endlich unsere wohlverdienten Feiertage nach. Es wird auch Zeit. Gleich neben Fort Pierre befindet sich die Agentur von Rote Wolke, sagt man. Ganz recht. Soll ich ihm einen schönen Gruß bestellen und ihm bitten, dass er dir einen Posten in der Lagerpolizei freihält? Ich wollte dich bitten, meinen Sohn, kleines Fell, in die Agentur mitzunehmen. Na, hör mal. Ich bin doch kein Kindermädchen. Ich weiß. Ihr Bleichgesichter lasst euch eure Freundschaft bezahlen. Ich habe noch einige Nuggets. Zeig her. Nicht übel? Gut. Bring den Jungen zu Sonnenaufgang in meinen Wagen. Als du mich aus dem Schlaf gerissen hast, war es noch finster im Tipi. Ich dachte, die Weißen greifen das Lager an. Das geschah erst kurz vor Sonnenuntergang, am gleichen Tage. Da warst du schon in Sicherheit. Ich hätte keine Angst gehabt. Ich weiß, kleines Fell, du bist tapfer. Gerade deshalb solltest du überleben. Es muss jemand da sein, der den Zauberbogen unseres großen Häuptlings Sitzender Stier aufbewahrt. Hast du ihn noch, Vater? Ja. Ich habe ihn gerettet. Und auch die heiligen Pfeile, obwohl es sehr schwer war. Denn es kam so, wie ich befürchtet hatte. Die Soldaten des 7. Kavallerieregiments sannen auf Rache. Vor allem ihr Kommandeur, Oberst Forsyth. Du bist der Sprecher von Bigfoot? Ja, Oberst Forsyth. Sag deinen Leuten, ab heute sind sie Gefangene des 7. Kavallerieregiments. Auch Frauen und Kinder. Ehe der letzte Sonnenstrahl verschwunden ist, liefert ihr sämtliche Waffen ab. Und dann möchte ich eine von Bigfoot unterzeichnete Liste aller Personen, die am Little Big Horn dabei waren. Wir sind keine Langmesser, wir tragen keine sprechenden Papiere mit uns herum. Wie soll Großer Fuß wissen, wer an der Schlacht am kleinen Fluss der Großhornschafe teilgenommen hat? Wie er das herausbekommt, ist mir völlig gleichgültig. Für mich steht fest, von 100 Dakotas müssen mindestens 10 am Custer-Massaker beteiligt gewesen sein. Viele sind in das Land der Großmutter gegangen. Die kanadische Regierung hat uns genaue Listen übermittelt. Wir kriegen euch alle. Großer Fuß wird dir kein solches Papier geben können. Er kann nicht schreiben. Na und? Da wirst du die Liste schreiben. Ich werde sie nicht schreiben. Ach, sieh mal an. Warst wohl selbst dabei? Ich war dabei. Das ist ja interessant. Wie alt bist du eigentlich? 31 Sommer. Dann hast du also mit 17 Jahren am Little Big Horn gegen General Custer gekämpft. Ich war dabei und ich weiß, außer mir hat niemand aus diesem Lager gegen Langhaar Custer gekämpft. Hervorragend, Heldisch. Außer dir hat niemand gegen General Custer gekämpft. Du bist eine heimtückische Wanze, Häuptling Weißer Lanze. Du warst doch Häuptling. Immer nur Unterhäuptling. Dann befördere ich dich zum Häuptling. Denn ich melde lieber den Tod eines Oglala Häuptlings als eines Unterhäuptlings. Die Prämie liegt um $5 höher. Aber ich glaube nicht, dass ich mich zufrieden gebe mit deinem Tod. Morgen früh meldest du mir 10 Mann, die am Massaker von Little Big Horn beteiligt waren. Verstanden? Verstanden. Begreifst du jetzt, warum ich dich wegschicken musste? Trotzdem hättest du mich nicht in den Fouragewagen hineinprügeln müssen. Bist du freiwillig gegangen? Nein. Die anderen Kinder mussten ja auch nicht in den Wagen. Sie sind alle tot. Aber du lebst. In der Reservation. Alle Indianer werden in der Reservation leben. Damit sie weiterleben können, brauchen sie den Bogen unseres Medizinmannes Sitzender Stier. Du musst ihnen den Zauberbogen bringen, kleines Fell. Gib ihn mir, Vater. Gleich, mein Söhnchen. Ich muss dir zuvor noch berichten, wie ich den Bogen vor den Langmessern rettete. Wo bleibt die Liste, Weißer Lanze? Großer Fuß setzt sein Namenszeichen darunter. Wie viel habt ihr gefunden? Einmal 2 Hände. Also 10. Ohne dich. Nein, ich habe mich mitgezählt. Du kannst dich streichen. Dolmetscher sind rar. Also sollen die anderen erschossen werden? Die Fragen stelle ich, merkte das. Hol jetzt die Liste. Ich schaue mir unterdessen die Waffen an, die ihr eingesammelt habt. Hast du begriffen, was geschehen war, kleines Fell? Der weiße Offizier hat dir das Leben geschenkt. Das Geisterhemd fing an, seine Wirkung zu tun. Oberst Forsyth hätte mich als Ersten töten müssen, denn ich war im kleinen Fluss der Großhornschafe einer der tapfersten. Du hast 3 Langmesser in den Skalp genommen. 5. Du hast mir nicht gut zugehört, kleines Fell. Hör jetzt besser zu. Ja, Vater. Als ich zu Großer Fuß kam, war der Medizinmann Stoßender Bär bei ihm. Beide sagten, ohne das Geisterhemd hätten die Langmesser mein Blut gefordert. Nun suchten wir nach einem Weg, auch das Leben der anderen zu retten. Der Medizinmann sagte: Alle müssen ihre Geisterhemden anziehen und die heiligen Zeichen erneuern. Dann werden die Kugeln von den Hemden abprallen. Vielleicht hast du recht, Stoßender Bär. Besser wäre aber, es wurde nicht geschossen. Habt ihr dafür gesorgt, dass alle Waffen abgegeben worden sind? Ich habe selbst in jedem Tipi nachgesehen. Deinen Bogen. Hast du den auch mit abgegeben? Nein, ich habe ihn in einem Stoß Brennholz versteckt. Du gibst ihn sofort ab. Den Bogen unseres großen Medizinmannes Sitzender Stier. Sitzender Stier ist tot. Die paar Männer, die ich noch habe in meinem Stamm, sollen am Leben bleiben. Sie werden leben, wenn wir weiter tanzen. Und wenn dann Weiße Lanze die heiligen Pfeile verschießt, werden alle Langmesser in den Boden versinken. Sie haben Kanonen auf uns gerichtet. Wenn ihre Kugeln unsere Geisterhemden berühren, werden sie herabfallen wie taube Nüsse. Ich soll mit den Pfeilen auf die Soldaten schießen? Nicht auf die Soldaten. Der neue Messias ist ein Feind der Gewalt. Ich rufe Männer und Frauen mit meiner Trommel zum Tanz und du schießt die Pfeile der scheidenden Sonne entgegen. Noch heute Nacht sind wir frei, Brüder. Waffen haben wir nicht mehr. Vielleicht helfen die Geisterhemden und die heiligen Pfeile. Ich ging ins Tipi, erneuerte die magischen Zeichen, die wir nach den Anweisungen des Medizinmannes auf unsere Hemden gemalt hatten, holte den Bogen aus dem Holzstoß und eilte zu der Waffensammelstelle. Du hast die 4 Pfeile vergessen, Vater. Nein, die hatte ich in meinem Köcher. Das heißt, nur 3. Der eine lag schon auf der Sehne, als ich zu Forsyth ging. Der Oberst war zornig. Diese paalten Schießprügel sollen die Bewaffnung von 300 stolzen Minikonios sein? Sagt eurem Häuptling, ich fasse das als Provokation auf und befehle, dass sofort alle Tipis geräumt werden. Meine Männer werden jedes einzelne Zelt durchsuchen. Ich habe noch eine Waffe abzugeben. Pfeil und Bogen ist ja rührend. Ich will deine Winchester, mit der du am Little Bighorn unsere Männer gekillt hast. Dieser Bogen ist gefährlicher als 100 Winchester. Mit ihm kann ich alle deine Soldaten unter die Erde befördern, samt ihren Pferden. Wag es nicht auf mich anzulegen. Erlaubst du mir, auf die untergehende Sonne zu schießen? Du bist verrückt. Ihr seid alle Verrückte. Die Tanzerei hat euch verrückt gemacht. Na ja, schieß doch auf die Sonne, schieß! Die anderen Pfeile auch. Die Sonne hängt immer noch am Himmel. Hört, ich sage euch, der Büffel wird kommen. Der Büffel wird kommen. Hört, ich sage euch, der Büffel wird kommen. Der Büffel wird kommen. Der Büffel. Der Büffel wird kommen. Ich sehe ihn schon tanzen. Er wird kommen. Was soll das? Hör auf zu singen! Übersetz das, Fotolanze. Singen und tanzen sofort einstellen! Aufhören! Der Geistertanz ist verboten! Das ist ein Befehl! Wer zuwiderhandelt, wird erschossen! Feuer! Und der Zauberbogen, Vater? Der ist gerettet. Ich gebe zu, es war ein verwegener Handstreich, mit dem ich ihn den Langmessern entrissen habe. Es wäre beinahe schiefgegangen. Stoßender Stier fing zu spät an, die Tanztrommel zu schlagen. Dadurch wurde die Zauberwirkung geschwächt. Ich sah mich gezwungen, den letzten Pfeil auf Oberst Forsyth anzulegen. Aber der Bogen ist hier. Und die 3 anderen Pfeile könnt ihr leicht finden, wenn ihr sie in Richtung Sonnenuntergang sucht. Die Zauberkraft liegt im Bogen. Ein Pfeil lässt sich ersetzen. Der Bogen ist es, der ihn zum Fliegen bringt. Ohne Bogen ist er ein Span Brennholz. Sonst nichts. Es ist wie mit Vater und Sohn. Die Kraft des Vaters schickt den Sohn in die Welt, damit er sie verändert. So ist es, kleines Fell. Gibst du mir den Bogen, Vater? Greif unter die Büffeldecke, da, wo mein Kopf liegt. Ich hab ihn, Vater. Versuch ihn zu spannen. Es ist zu schwer, Vater. Ja, es ist schwer. Aber keine Angst, kleines Fell. Es kommt der Tag, an dem du ihn spannen wirst. Dann wird sich alles ändern in deiner Reservation. Dann werden die Langmesser auf ihren Wachtürmen in die Erde versinken. Ihre dicken Packpferde werden sich in Ponys verwandeln. Und ihr werdet einziehen in eure alten Jagdgründe. Und all unsere gefallenen Krieger werden wieder dabei sein. Sitzender Stier. Tolles Pferd. Regengesicht. Kleine Krähe. Rotes Pferd. Amerikanisches Pferd. Adlerstimme. Gallapfel. Und auch dein Vater, Weiße Lanze, der immer nur Vertreter eines Häuptlings war, wird mit einziehen in die alten Jagdgründe auf dem Hengst von Oberst Forsyth. Aber Vater, du gehörst doch nicht zu den Gefallenen, du lebst doch! Noch ehe du diese Kirche verlässt, kleines Fell, hört mein Herz auf zu schlagen. Du darfst nicht sterben! Vater, du musst mir helfen, die drei Pfeile zu finden. Die musst du allein suchen, Söhnchen. Ganz allein. Ich habe eine gute Nachricht für dich, Weiße Lanze. Morgen früh kommt ein Arzt zu dir. Hey, hörst du mich nicht? Morgen früh... Er ist uns vorangegangen in die ewigen Jagdgründe. Aus der Serie »Der Krieg der Dakotas« brachten wir das Hörspiel »Flucht zu den Geistern« von Walter Püschel. Dramaturgie Hans Kubisch. Musik Wolfgang Schor. Schnitt Ramona Bauer. Ton Klaus Henke. Regieassistenz Beate Rosch. Regie Uwe Hake. Frontwechsel in Wounded Knee. Ein Hörspiel von Walter Püschel. Aus der Serie Der Krieg der Dakotas. Ich hätte Sie gern mal gesprochen. Ach, Mr. Pottinger. Da kommen Sie doch herein, trinken Sie ein Glas mit uns. Wir feiern gerade meinen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Leider bin ich in einer Geschäftsangelegenheit hier. Oh, die lässt sich bestimmt verschieben. Hm? Ja, wenn es nach mir ginge, ja. Aber meine Firma will von einem Aufschub nichts mehr hören. Wir gehen am besten in Ihr Büro. Naja, wenn es unbedingt sein muss, bitte... Wie Sie sicher erraten haben, geht es um den Ankauf Ihrer Mokassin-Werkstätten durch die Sunbelt Corporation. Ich habe Ihnen schon bei Ihrem letzten Besuch gesagt, es sind nicht meine Mokassin-Werkstätten. Das ist eine Kooperative, die einen gewählten Vorstand hat. Wenn man etwas erreichen will, geht man zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Der Schmied im Reservat sind Sie. Und deshalb verhandle ich auch mit Ihnen. Wir haben alles nochmal durchrechnen lassen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sich der Umsatz auf das Dreifache steigern ließe. Das bedeutet dreifachen Gewinn. Ja, für Sunbelt, aber nicht für das Reservat. Sagen Sie das nicht. Die Firma erhöht ihr Angebot auf $20,000. Sie kommen keinen Schritt weiter, wenn Sie mir nicht verraten, warum Sie es plötzlich so eilig haben mit dem Kauf. Weil wir mit Ihnen abschließen wollen und nicht mit einem unberechenbaren Nachfolger. Was soll das heißen? Wir haben gewisse Informationen, dass sich in Rapid City einige Gentlemen zusammengefunden haben, die sich intensiv mit dem Problem beschäftigen, wie man sie von ihrem Posten als Stammesratsvorsitzender vertreiben kann. Was sind das für Gentlemen? Russell Means, Dennis Banks. Das sind kriminelle Elemente. Zuchthäusler. Die jedem etwas anhängen, der mit der Regierung loyal zusammenarbeitet. Im Augenblick sind sie auf freiem Fuß und spielen in der indianischen Bürgerrechtsbewegung die erste Geige. Bürgerrechtsbewegung? Plappern Sie doch diesen Unsinn nicht nach. Das AIM ist eine kommunistische Untergrundorganisation. Ja, nun sonderbarerweise finden Ihre Argumente in der Reservation starkes Interesse. Unzufriedene gibt's überall. Ach ja, übrigens, ich hatte Gelegenheit, einen Blick in Ihre Geschäftsbücher zu werfen. Und ich muss sagen... Ihre Verschleierungsmanöver, das sind ein bisschen primitiv. Sie hätten sich ja einen Steuerberater kaufen sollen. Sie bluffen. Die Bücher liegen in meinem Panzer. Ja, und die Fotokopien liegen im Safe der Sunbelt Corporation. Noch. Sie könnten auch zu den Verschwörern wandern. Sie als Manager eines Konzerns wollen den Kommunisten Munition liefern? Sie missverstehen mich. Wir wollen die Mokassin-Bude kaufen, weiter nichts. Um Ihnen unseren guten Willen noch deutlicher zu machen, bieten wir Ihnen beim Zustandekommen des Geschäfts eine Provision von 10% der Kaufsumme. Geben Sie mir Bedenkzeit. Sagen wir 3 Tage. Also gut. In 3 Tagen komme ich wieder. Da unterschreiben Sie. Oder Sie waren am längsten Stammesratsvorsitzender. Einen vergnügten Geburtstag wünsche ich weiterhin. Hey Dick, was ist los? Willst du nicht mit uns weiter feiern? Mir ist die Lust am Feiern vergangen. Mach mal die Tür zu. Sunbelt droht mir. Ich schaue noch nicht ganz durch. Wenn ich nicht verkaufe, wollen sie irgendwelches Material dem AIM in die Hände spielen. Ein Verräter aus dem Reservat scheint mit denen in Rapid City auch mitzumischen. Weißt du schon wer? Nein. Aber das muss ich rausbekommen. Am besten, ich schicke jemanden hin, der sich unauffällig umsieht. Wenn ich nur wüsste, wen. Wie wär's denn mit Gary? Da hat seine Braut in Rapid City und kennt sich dort aus. Von Geschäften versteht er nichts. Und außerdem ist er dein Neffe. Gary, roter Hirsch. Gar keine schlechte Idee. Der soll sich auf sein Motorrad setzen und losfahren. Hey, ich möchte Gladys sprechen. Da drüben, sie hilft in der Autowäsche aus. Danke. Ist da wer? Gary. Bist du allein? Ja. Hey, du kannst mir ruhig einen Kuss geben. Warum arbeitest du nicht? Streikt ihr? Na, hör mal. Bei uns ist jeder froh, wenn er Arbeit hat. Ich muss für meinen Onkel was erledigen. Oh, und ich dachte, du gehst mit mir aus. Machen wir auch, Darling. Was hältst du von Tante Emmas Saloon? Das ist ein ziemlich langweiliger Schuppen. Dann gehen wir da lieber in die Crazy Horse Bar. Ach, leider muss ich zu Tante Emma. Das hängt mit dem Auftrag meines Onkels zusammen, weißt du. Ach, dein Onkel, dein Onkel. Deine Braut hat wohl gar nichts zu sagen. Onkel Dick hat mir eine Vorarbeiterstelle versprochen, wenn alles gut geht. Wenn was gut geht? Och, irgendwas mit seiner Steuererklärung. Also gehen wir in Gottes Namen zu Tante Emma. Wollen wir nicht tanzen? Ja, gern. Ich muss nur den Eingang im Auge behalten. Fühlt sich wohl wie Kojak. Bisschen schon. Was sind denn das für Leute, denen du nachspionieren sollst? Irgendwelche Ganoven wollen unsere Mokassin-Bude verscheuern. Du kannst dir vorstellen, was ich denen wünsche. Und die kommen heute Abend hierher? Nicht so laut. Natürlich nicht alle. Einer vielleicht oder zwei, was weiß ich. Ihr seid doch eine Art Reservatseigentum. Muss da nicht der Stammesrat zustimmen, wenn sowas verkauft wird? Meine Güte, dieser Veteranenchor. Der Jüngste ist 83, den kannst du doch sonst was erzählen. Ich werde mal dich vorschlagen für einen Stammesrat. Warte, still. Das ist doch Carter Camp aus unserem Reservat. Na und? Wir machen doch nichts Verbotenes. Wir nicht, er. Ach so, derjenige welcher, verstehe. Das sieht sympathisch aus, findest du nicht? Entschuldige, ich muss mal telefonieren. Ach, du kannst mich doch nicht einfach so stehen lassen. Geh an die Bar und bestell dir einen Drink, ich bin gleich wieder da. Hallo, Onkel Dick? Bist du's? Eben ist Carter Camp gekommen, ich habe ihn deutlich erkannt. Er ist ins Hinterzimmer gegangen. Ja, bei Tante Emma, du hattest recht. Was soll ich? Aus dem Lokal verschwinden? Na, meinetwegen. Okay, okay. Hierher, Kojak! Ich habe einen Gin Tonic für dich bestellt. Das reicht so? Den kann ich gebrauchen. Ärger gehabt mit deinem Chef? Kann man nicht sagen. Er hat uns nur Tapetenwechsel verordnet. Du wolltest ja sowieso ins Crazy Horse. Trink aus. Oh, jetzt will ich aber nicht mehr. Ich bin mit dir hierher gekommen, um deinem Onkel einen Gefallen zu tun, weil er ein wichtiger Mann ist. Gut. Und jetzt will ich noch mal tanzen. Los, komm. Hey, Wild! Irgendwas stinkt in deinem Lokal. Aber meine Herren, wir sind hier in einem anständigen Hause. Je weiter man hereinkommt, desto toller stinkt's nach Indianern. Da muss ein ganzes Nest sein. Komm, wir müssen verschwinden. Dein Großvater würde mir jetzt noch einen Gin Tonic spendieren. Wir kriegen Ärger. Du heißt sicher fauler Fisch. Nimm deine Sprotte und verschwinde! Ich heiße Gary Roter Hirsch. Geh aus dem Weg, du Idiot! Als mich Onkel Dick Wilson bei der Polizei rausholte, sagte er, ich hätte mich nicht als echter Indianer bewährt. Großvater, wie bewährt sich ein echter Indianer? Ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Er kann einen Bison töten, einem Feinde den Skalp nehmen. Du sprichst schon wieder von alten Zeiten. Ich meine heute, in Wounded Knee 1973. Macht er das, was ihm der Stammesratsvorsitzende sagt, oder hört er auf Männer wie Russell Means, die nicht zur Reservation gehören und trotzdem behaupten, sie kämpfen für unsere Bürgerrechte? Reich mir mal die Streichhölzer rüber. Ja. Das ist eine komplizierte Frage. Ich brauche trotzdem eine Antwort. Unsere alten Häuptlinge waren störrisch wie ungezähmte Mustangs. Die Regierung brauchte Zugpferde. Also verjagte sie die Mustangs und spannte brave Zossen vor ihren Karren. Onkel Dick ist so ein Zugpferd? Ja, er ist eins, aber auch ein gerissener Fuchs, der herausholt, was herauszuholen ist. Das ist doch gut für uns. Natürlich. Schau dich doch um, was er für uns schon herausgeholt hat. Früher mussten wir in Büffelzelten hausen. Heute stellt uns die Regierung einen ausgeschlachteten Omnibus zur Verfügung. Einen Grauhund. Ist das nicht ein Fortschritt? Grauhund? Einen schöneren Namen für den Wigwam eines alten Dakota kann es gar nicht geben. Wir haben auch eine eigene Kirche. Welcher Dakota hatte früher in seinen Jagdgründen eine Kirche, frage ich dich. Keiner. Ja, das alles verdanken wir der Gerissenheit deines Onkels. Aber Leuten wie diesen Russell Means ist das nicht genug. Die wollen nicht den Cent, den uns die Regierung gibt, sondern den ganzen Dollar. Wollen das Land zurück. Das Gold, das Erdöl. Es sind Verrückte. Wir können die Miete für unsere Blechbude bezahlen, sogar den Strom. Was wollen wir mehr? Was würdet ihr tun, wenn ich die Arbeit eines Tages verliere, kein Geld mehr verdiene? Ich würde ein Lagerfeuer anzünden wie in alten Zeiten und mit Pfeil und Bogen auf Jagd gehen. Das erhält jung. Aber macht nicht satt. Vorsicht, der Topf ist heiß. Was gibt's denn? Weiße Bohnen. Riecht gut. Ich hab keinen Hunger. Ich gehe ein bisschen an die frische Luft. Aber du musst doch etwas essen, Junge. Warum muss er? Ein Krieger kann tagelang ohne Nahrung auskommen. Wochenlang. Monatelang, ich weiß. Eine Kelle oder zwei. Drei. Was hat das zu bedeuten? Die jungen Leute sind laut wie immer. Es lebe die unabhängige Dakota-Nation! Da ist einer vom Little Bighorn übrig geblieben. Achtung, Achtung! Hier spricht Carter Kemp. In diesem Augenblick besetzen hunderte indianischer Bürgerrechtskämpfer Wounded Knee. Dick Wilson und sein korrupter Stammesrat sind abgesetzt. Die Regierungsgewalt übernimmt mit sofortiger Wirkung der EIM-Kommandorat unter Onkel Dick, was hat das zu bedeuten? Sind die alle von San Bell gekauft? Ach, frag nicht so blöd. Nimm die Knarre und schließ dich meiner Polizei an. Wenn ihr die Kerle eine halbe Stunde aufhaltet, ist Verstärkung da. Was wollen die von uns? Na, was wohl? Stunk machen. Uns von der Futterkrippe verdrängen. Na los, verschwinde. Haut euch hin, Männer. Visier 200. Gezieltes Einzelfeuer. Verdammter Mist. Das hätte alles nicht passieren können, wenn der Chef nicht solche Stümper nach Rapid City geschickt hätte. Konnten nicht mal drei Männer in einem geschlossenen Raum fertig machen. Wer sollte fertig gemacht werden in Rapid City? Na, wir schon. Russell Means, Dennis Banks und dieser Überläufer Carter Kemp. In der Eile hatte der Chef leider völlig unfähige Killer eingekauft. Irgend so ein junger Spund. Ein Verwandter von Dick, den er hingeschickt hatte, um die Lage peilen zu lassen. Der fängt noch Streit mit den Killern an, statt ihnen zu helfen. Vielleicht wusste dieser junge Spund gar nicht, was gespielt wurde. Quatsch! Wer sowas für Dick macht, gehört auch zu seiner Mafia. Verdammt! Hey, Zivilist! Wo rennst du denn hin? Zur Pilsen! Vielleicht auch so ein komischer Verwandter. Wen wolltest du in Rapid City umlegen lassen? Nur Carter Kemp oder gleich alle drei? Und ich, Idiot, hab deine Revolvermänner für besoffene Indianerfresser gehalten. Warum bist du nicht auf deinem Posten? Weil ich nicht mehr weiß, ob dein Posten auch mein Posten ist. Hey, Kleine, lass Dampf ab. In diesem Augenblick rollen Regierungspanzer nach Wundernee. Wir haben gesiegt. Du kannst mir gratulieren, Gary. Mich interessiert nicht, wer hier siegt oder nicht. Ich will wissen, ob du nach Rapid City Killer geschickt hast. Wer behauptet sowas? Deine eigene Polizei. Wo ist Dick Wilson? Das bin ich. Sie haben in Washington angerufen? Ja. Lass uns allein, Gary. Ich bin Ralph Erickson, Sonderbeauftragter des Justizministeriums. Ziehen Sie Ihre indianische Polizei zurück. Alle militärischen Operationen werden ab sofort vom FBI durchgeführt. Warum stürmen wir nicht gemeinsam? Vorläufig wird nichts gestürmt. In den Händen der Rebellen befinden sich weiße Geiseln, deren Leben unter keinen Umständen gefährdet werden darf. Ich verstehe. Leopard an Marder. Sofort Feuer einstellen und Truppe in Ausgangsstellung zurückführen. Ende. Was gedenken Sie zu tun, Mr. Erickson? Als erstes werde ich hier meinen Befehlsstand einrichten. Wir müssen uns auf eine längere Belagerung gefasst machen. Mach das Fenster auf, Gary. Ich ersticke. Wusstet ihr, dass Dick Wilson im Jahr $18.000 verdient? Dass er alle öffentlichen Ämter mit Verwandten oder Freunden besetzen lässt? Wusstet ihr, dass die Einnahmen aus unserer Mokassin-Produktion zur Hälfte in seine Taschen fließen? Ach, alles Lügen. Wir fordern alle Dakota-Krieger auf, ihm den Gehorsam zu verweigern und zu uns zu kommen. Kämpft mit der indianischen Bürgerrechtsbewegung für eure Rechte! Mach das Fenster zu! Ich glaube Ihnen kein Wort, Gary. Aber $18.000 verdienst du doch. Ja. Ganz schön. Ich kann froh sein, wenn ich es im Jahr auf 1.000 bringe. Ein Stammelsvorsitzender ist etwas anderes als ein Schuhmacher. Ich habe Pflichten, Ausgaben, von denen du keine Ahnung hast. Ich hätte schon ganz gerne eine Ahnung von deinen Ausgaben. Und auch den Einnahmen. Aber die Kontobücher sind ja verbrannt. Da kann ich dafür, wenn sie die Verwaltungsbaracke in Brand schießen. Die müssen Spezialgewehre haben, mit denen man um die Ecke schießen kann. Die Barke lag im toten Winkel. Die ist nicht mal gestreift worden von einer Kugel. Ach so. Ein Brandstifter bin ich also auch noch. Es muss dich doch ankotzen, mit mir verwandt zu sein. So hab ich das nicht gemeint. Aber gesagt. Nein. Du hast mich ganz durcheinander gebracht. Wir sind wahrscheinlich alle etwas durcheinander. Willst du Whisky, Junge? Eigentlich trinke ich nicht. Ja, machst du eben eine Ausnahme. Ja. Noch ein? Ja. Endlich kommst du, Gary. Wir dachten schon, dir ist etwas passiert. Ach, Unsinn. Wir dachten, du hast dich am Handelsposten verschanzt. Schließlich sind alle Dakota-Krieger aufgerufen wie in alten Zeiten. Es sind aber keine alten Zeiten mehr. Und ich bin kein Krieger, ich bin Schuster. Gary, roter Hirsch, du hast Feuerwasser getrunken. Ja, 3 Whisky mit einem Zugpferd. Ich verstehe nicht, was du noch bei Wilson suchst. Ich habe dir schon gestern geraten, nichts dass du... hast du mir geraten. Herumgeeiert hast du. Wie sprichst du mit deinem Großvater? Samuel Weißer Falke ist immer den indianischen Weg gegangen. Gut, er mag krumm gewesen sein und manchmal nicht ohne Haken. Aber nie habe ich herumgeeiert. Entschuldige. Ich möchte meine Arbeit nicht verlieren, das musst du verstehen. Vertausch den Free mit dem Tomahawk. Ja, und wenn der Gerichtsvollzieher kommt, schlage ich ihm den Schädel ein. Auf das Territorium der unabhängigen Dakota-Nation kommt kein Gerichtsvollzieher. Dieses Territorium ist in wenigen Stunden auf eine einzige Quadratmeile zusammengeschrumpft. Ja, was glaubst denn du, wie lange die zu halten ist? Sie haben Kriegsgefangene gemacht. Damit schützen sie sich vor den Angriffen der Weißen. Großvater, wir leben im 20. Jahrhundert. Und haben weniger Rechte als im 19. Warum sollen wir da nicht auch kämpfen wie im 19., was? Weil wir verlieren werden wie im 19. Hört auf zu streiten. Gary muss seine Bohnen essen. Gib mir den Topf, es lohnt nicht, den Rest aufzuheben. Ich denke, ein Krieger kommt wochenlang ohne Essen aus. Er muss auch auf Vorrat essen können, wenn es die Lage erfordert. Ich gehe noch mal weg, zu Mr. Deserza. Was hast du mit einem Journalisten zu tun? Hallo, Mr. Deserza? Was ist denn? Dieser Fotoapparat ist in Bakers Restaurant gefunden worden. Gehört er Ihnen? Ja, das ist meine Rolleiflex. Ich verstehe nicht, wie die zu Baker kommt. Vielleicht hatten Sie einen in der Krone. Nicht, dass ich wüsste. Naja, vielen Dank jedenfalls. Darf ich Sie zu einem Kaffee einladen oder einem Cognac? Ach, nicht nötig. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Hallo! Was ist denn passiert? Mr. Deserza! Halt! Bleib stehen, du Bastard! Hände hoch! Pack zu, Jungs! Das Gesindel soll spüren, wer Herr im Haus ist! Ach, ja. Ach, ey. Sprengstoff in einem Fotoapparat. Unglaublich. Mit diesem Anschlag ist erwiesen, dass wir für die Sicherheit der Presseleute nicht garantieren können. Stellen Sie sich vor, Mr. Erickson, ein Vertreter der Londoner Times hätte dieses Schicksal erlitten. Das wäre fatal. Wir müssen die Presse fernhalten. Vielleicht. Was würden Sie unternehmen, wenn ich Wounded Knee gegenüber der Öffentlichkeit abschirme? Na, dann hebe ich das Räubernest mit ein paar Spezialisten aus. Und die Geiseln? Denen wird kein Haar gekrümmt. Sie müssen mir nur freie Hand geben. Dazu wäre ich durch einen Erfolg Ihrer Aktion nachträglich legitimiert. Bleibt dieser Erfolg aber aus, hat es dieses Gespräch nie gegeben und ich werde gegen Sie ein Disziplinarverfahren beantragen. Untersuchungsgefangener Gary Roter Hirsch, Besuch. So, jetzt sind wir allein. Was ist mit dem Journalisten? Liegt mit ein paar Schrammen im Krankenhaus. War ja auch nur eine simple Schwarzpulverladung. Es kam mir mehr auf die moralische Wirkung an. Langsam glaube ich, dass du vor nichts zurückschreckst. Durch diesen Bombenanschlag habe ich die hermetische Abriegelung von Wounded Knee erreicht. Jetzt folgt der zweite Streich. Die Aushebung des Rattennestes. In spätestens 3 Tagen kannst du wieder deiner Arbeit nachgehen. Hör auf mit deinen Tricks! Sehr schön. Ich habe dich in den Knast gebracht, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Aber ich hol dich auch wieder raus. Um irgendeine andere Gemeinheit zu erreichen. Daraus wird nichts. Ich habe keine Lust mehr, für dich die Drecksarbeit zu machen. Du, dann lande ich meinen Coup ohne dich. In 3 Tagen ist der Spuk verschwunden. So oder so. Dann schreibt mir keiner was vor. Dann hängt es allein von mir ab. Ob du weiter unschuldig im Knast sitzt oder nicht. Also, was soll ich? Fliehen und zu Russell Means überlaufen. Samuel, weißer Falke. Was? kann man sich denn nicht mal eine Stunde aufs Ohr hauen? Ich denke, du bist bei deiner Schwester in Calico. Ja, da wollte ich ja auch hin. Aber Wunetni ist abgesperrt. Was? Keine Maus kommt raus, keine Maus kommt rein, sagt die Polizei. Und weißt du warum? Was? Weil Gary eine Bombe geworfen hat. Unser lahmarschiger Enkel sitzt im Knast. Jetzt kommt es wirklich wie in alten Zeiten. Sprengstoffanschlag durch einen Indianer, also Strafe für die ganze Reservation. Mit Abriegelung fing es immer an, damit es keine Zeugen gibt. Wo sind meine Hosenträger? Ich muss sofort weg. Hier. Wo willst du hin? Zum Drugstore zwei Flaschen Whisky kaufen. Gleich zwei? Ich muss mich in eine Fledermaus verwandeln. Du bist wohl jetzt schon besoffen. Im Gegenteil, ich denke ganz nüchtern. Keine Maus kommt rein, keine Maus kommt raus. Also muss ich Fledermaus spielen, um rauszukommen. Halt, stehen bleiben oder ich schieße! Hallo, Bleichgesicht. Du hast gut reden. Stehen bleiben, das sage ich schon den ganzen Abend zu mir. Trotzdem falle ich immer wieder um. Wer bist du? Häuptling Weißer Falke. Schöner Falke. Kriecht wie ein Hund und ist besoffen wie eine Haubitze. Ach, schädig nach Hause. Das mache ich ja schon die ganze Zeit. Komm aus dem Drugstore und scher mich nach Hause. Ja, du bist auf einen verdammt falschen Kriegspfad gekrochen, Rothaut. Da hinten liegt Wounded Knee. Oh, da hinten. Aha. Da muss ich Weißer Falke erst stärken, damit er wieder fliegen kann. Gib die Flasche her. Du hast wahrhaftig genug. Hey, das ist Mundraub. Ach, echter Bourbon. Und da heißt es immer, die Reservationsindianer leben schlechter als unsere Arbeitslosen. Mit sowas kannst du öfter vorbeikommen, Rothaut. Wo bist denn du? Hey, roter Teufel, wo steckst du? Verflucht. Ihre Frist geht zu Ende, Mr. Wilson. Ich habe an das Gerede von der Liquidierung in 3 Tagen nie recht geglaubt, aber es wäre mir nicht unangenehm gewesen, einen überraschenden Erfolg melden zu können. Dieser Meldung steht nichts im Wege. Meine Aktion läuft. Berichten Sie. Vor 10 Minuten ist der Häftling Gary Roter Hirsch über die Mauer gegangen. Alarm wird erst gegeben, wenn er das freie Feld hinter dem Gefängnis erreicht hat. Gleich muss es soweit sein. Die Schießerei ist eingeplant, sie tut keinem weh. Der Mann kommt unverletzt bis an den Belagerungsring und schreit nach Russell Means. Die Verteidiger werden ihm Feuerschutz geben, sie halten ihn ja für einen der ihren. Während sich alles auf diese Show konzentriert, arbeitet sich mein Sprengstoffspezialist an das Hauptquartier heran. Die übrigen Widerstandsnester werden durch Scharfschützen ausgeschaltet. Wir haben die Waffen so gewählt, dass wir eventuelle Opfer unter den Zivilisten auf das gegnerische Konto buchen können. Ich werde jedenfalls eine Untersuchung der Projektile und der Patronenhülsen durch das FBI veranlassen. Ich lasse mich durch Sie in keine krumme Sache reinziehen. Moment mal. Warum haben Sie einen Hubschrauber angefordert? Ich habe doch keine Hubschrauber angefordert. Er setzt zur Landung an. Sehen Sie das Zeichen? Ja, von der Demokratischen Partei. Die wittern Wählerstimmen. Senator McGovern und ein Indianer steigen aus. Den kenne ich doch. Dieser verdammte Großvater. Und hinter ihm die Presse. Verhindern Sie um Gottes Willen die Sprengung, Wilson. Leopard an Puma. Feuerwerk findet nicht statt. Aber diesen Gary knallt ab. Auf einen flüchtigen Verbrecher kann man schießen, auch wenn die Weltpresse zusieht. Was denn? Der Mann ist schon auf der anderen Seite. Entschuldigen Sie, ich muss weg. Ich habe ein wichtiges Telefongespräch. Mr. Pottinger, hier ist Dick Wilson. Ich habe es überlegt. Ich verkaufe. Was? Nur noch 5.000? Okay, ich bin einverstanden. Thank you. Aus der Serie Der Krieg der Dakotas brachten wir das Hörspiel Frontwechsel in Wounded Knee von Walter Püschel. Dramaturgie Hans Kubisch. Musik Wolfgang Schur. Es sprachen Katharina Tomaszewski, Viktor Deiß, Ruth Komorell, Wolfgang Brunecker, Erik S. Klein, Dieter Knaup, Peter Bause, Horst Libinski und andere. Schnitt Gabriela Neumann, Ton Hans Blache, Regieassistenz Beate Rosch, Regie Uwe Hake. Wounded Knee und kein Ende. Ein Hörspiel von Walter Püschel. Aus der Serie Der Krieg der Dakotas. Bist du ja endlich. In der Zeit hätte ich das Essen von den Black Hills hergeschafft. Früher, Großvater, als die Marshalls noch mit 68er Colts schossen und auf 10 Schritt keine Badewanne getroffen haben. Heute sitzen sie in Panzern mit Nachtzielgeräten. Na und? Auch das beste Nachtzielgerät kann nur sichtbare Wesen aufspüren. Ein Indianer ist unsichtbar. Was gibt es? Rindfleisch mit Nudeln. Rindfleisch? Du bist und bleibst ein Grünschnabel, Gary Roter Hirsch. Das ist Pferdefleisch. Und zwar von einem ziemlich alten Gaul. So lange kann die Besetzung von Wounded Knee gar nicht dauern, bis ich das gekaut habe. Dann lässt du es eben stehen. Du hast oft genug behauptet, ein Indianer kann auch ohne Essen auskommen. Wenn es sein muss, ja. Aber es muss nicht sein. Wir haben genug Verbündete draußen. Senator McGovern hat gesagt, er wird nicht zulassen, dass man uns ausholt. Ja, ja. McGovern hat gesagt, Edward Kennedy hat gesagt. Aber was haben sie getan? Wir werden monatelang belagert und keiner fragt danach, ob unsere Familien etwas zu essen haben. Spiel dich nicht als Familienvater auf. Du hast keine Familie. Ja, weil ich noch immer eingesperrt bin. Weil das hier genauso schlimm ist wie im Knast. Vor 8 Wochen sollte meine Hochzeit sein. 8 Wochen wartet Gladys auf mich. Ich würde sagen, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder sie wartet oder sie wartet nicht. Wenn sie wartet, ist es gut. Denn je früher eine Frau warten lernt, desto besser. Es erspart ihr später Enttäuschungen. Wartet sie nicht, ist es auch gut. Denn was soll ein Dakota-Krieger mit einer Frau, die nicht warten gelernt hat? Ich kann das Wort warten nicht mehr hören. Als ich noch in der Mokassin-Bude gearbeitet habe und besseren Lohn wollte, da hieß es, du musst warten, Gary. Da sind noch 10 Familienväter vor dir dran. Im Knast bekam ich keine Zigaretten, weil ich noch nicht lange genug drin war. Du musst warten, Kleiner. Und wenn ich umkomme vor Sehnsucht nach Gladys, singst du das Lied vom Warten. Ich will aber nicht mehr warten. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht wartet auch Gladys nicht mehr. Vielleicht glaubt sie, ihr Verlobter kommt nicht mehr heraus aus dieser verdammten Mausefalle Wounded Knee. Und sie angelt sich einen von diesen vielen Kerlen, die mit ihren scharfen Schlitten an der Tankstelle vorfahren und sie anhimmeln. Ich muss raus hier. Sofort. Und ich werde auch ein Schlupfloch finden. Gary Roter Hirsch, es gibt keine größere Schmach für einen Krieger, als seinen Posten eines Weibes wegen zu verlassen. Deine Sprüche aus der Pionierzeit können mich auch nicht aufhalten. Dann wird dich meine Winchester aufhalten. Großvater, hast du den Verstand verloren? Du gehst mit mir zum Kommandorat. Russell Means soll entscheiden, wer von uns beiden den Verstand verloren hat. In 3 Wochen, vielleicht auch schon in 3 Tagen, kannst du in Wounded Knee heiraten, Gary. Auf dem Territorium der unabhängigen Dakota-Nation. Deiner Gladys schreibst du einen Brief und ich sorge dafür, dass sie ihn morgen erhält. Einverstanden? Okay, ich schreibe Gladys einen Brief. Und sie erinnert sich daran, dass sie einen Verlobten hat, der in Wounded Knee die Stellung hält. Was ändert sich? Wir verhandeln, stellen unsere Forderungen. Die Bullen schreien uns durch den Lautsprecher ihre Bedingungen herüber, zur Begleitmusik von Pistolen und Karabinern. Das hält die Regierung jahrelang durch. Und wir gehen dabei vor die Hunde. Es gibt zwei Möglichkeiten, seinen Gegner falsch zu sehen, Gary. Du kannst ihn durch ein umgekehrtes Fernrohr betrachten. Dann hältst du ihn für einen harmlosen Käfer. Schaust du ihn durch ein Vergrößerungsglas an, erscheint er dir mächtig wie King Kong. Ich halte unsere Gegner nicht für unbesiegbar, wenn du das damit meinst. Aber hier in Wounded Knee sind sie in der besseren Schussposition. Noch, Gary. Noch passt es ihnen in den Kram, dass Wounded Knee Schlagzeilen macht. Und dass der Mann, den unsere indianische Bewegung im Visier hat, Dick Wilson heißt und ein korrupter Stammesratsvorsitzender ist. Das lenkt nämlich von einem anderen Mann ab, der Nixon heißt und Präsident der Vereinigten Staaten ist. Und dass wir ablenken von der Regierung und nicht hinlenken auf ihre Verantwortung, das ist auch unsere Schuld. Was waren wir denn bis jetzt für die Presse? Aufständische Indianer, die sich mit Kriegsfarben bemalen, Büffelköpfe an ihre Tipis hängen und sich die alten Zeiten dabei wünschen. Es waren nicht die schlechtesten Zeiten, als wir Custers letzten Posten überrannten. Großvater, Sie sind vorbei. Und wenn wir nichts anderes tun, als Ihnen nachzuhängen, bleibt Wounded Knee ein nostalgisches Happening. Wir machen Wounded Knee zum Symbol der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Zu einem Flammenzeichen der Solidarität. Flammenzeichen? Als wir die Schule anzünden wollten, in der die Bullen ihr Hauptquartier haben, wart ihr dagegen? Was hättet ihr erreicht? Die Bullen hätten ihr Hauptquartier verlegt und uns hätte eine Dakota-Schule gefehlt. Wenn dir das Wort Flammenzeichen nicht gefällt, dann halte dich an Solidarität. Das ist auch nur ein Schlagwort. Das Essen wird knapp und keiner bringt uns was. Die Bullen belagern uns. Aber weder aus Chicago noch aus Detroit kommen die Arbeiter anmarschiert, um uns rauszuhauen. Du irrst dich, sie kommen. Nicht nur Arbeiter natürlich und nicht nur aus Detroit und Chicago. Aber tausende Bürgerrechtler formieren sich zu einem Protestmarsch auf Wounded Knee. Indianer, Neger, Chicanos und viele Weiße. Flugzeuge werden Lebensmittel für uns abwerfen. Die Zeit der besseren Schussposition für unsere Gegner geht zu Ende, glaub mir. Hörst du, Gary? Es wird Brot und Wurst vom Himmel regnen, Kaffeebohnen und Zuckerkuchen. Nixon wird einlenken müssen, weil er es nicht mehr mit einem Feldzug gegen ein paar unzufriedene Dakotas zu tun hat, sondern mit einem Krieg gegen die Einheitsfront der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Wenn es über dem Territorium der unabhängigen Dakota-Nation Brot regnet, will ich dir glauben, Russell Means. Gary, Gary, hörst du nichts? Hey, wach doch auf! Lass mich, ich träume von meiner Hochzeit. Hochzeit, Hochzeit! Die Flugzeuge! Steh sofort auf! Heiraten kannst du 10-mal in deinem Leben, aber so etwas erlebst du nur einmal. Oh. Da, die ersten Fallschirme mit Verpflegungsbomben öffnen sich. Komm, komm! Greif zu, zieh die Leinen ein, damit uns der Wind das Himmelsgeschenk nicht wieder fortbläst. Ja, ich hab sie. Ja, so. Nach rechts drehen, roter Hirsch. Gut so, gut so. Die Futterkiste öffnet sich. Das sehen meine alten Falkenaugen. Reis, Schinken, Zuckerkäse, Marmeladekaffee. Was ist denn hier? Eine Botschaft haben die Herrn Spender auch mitgeschickt. Lies doch mal, ich habe meine Brille nicht bei mir. Euer Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit ist auch unser Kampf. Unsere Herzen sind bei euch, den tapferen Verteidigern von Wounded Knee. 100 aktive Vietnamkriegsgegner aus Süd-Dakota. Nun, was sagst du? Ist Russell Means nun ein guter Prophet oder nicht? Der Hunger war für mich das geringste Übel, das weißt du. Gladys ist immer noch in Rapid City und ich sitze weiter an der Falle. Sie wird sich bald öffnen. Glaub mir. Beauftragte Ralph Erickson. Ich wende mich an alle Dakotas und ihre Verbündeten, die Wounded Knee besetzt halten. Zum Beweis unseres guten Willens und unserer Absicht, die zwischen Ihnen und der Regierung bestehenden Meinungsverschiedenheiten friedlich beizulegen, hat das Innenministerium beschlossen, ab heute Morgen 8 Uhr alle Panzer zurückzuziehen, die Blockade aufzuheben und einen auf eine Woche befristeten Waffenstillstand zu verkünden. Jeder an der Besetzung Beteiligte kann das Areal verlassen. Einzige Bedingung, Ablieferung der Waffen. Präsident Nixon hat sich bereit erklärt, euren Vertreter Russell Means in Washington zu empfangen. Hast du das gehört, Gary? Es ist so gekommen, wie Russell Means prophezeit hat. Die Falle hat sich geöffnet. Und wir können zurück zu de Borle Bachstelze. Du wirst allein zu Bachstelze gehen müssen, Großvater, weil ich nach Rapid City fahre. Also geht auch Russell Means dritte Prophezeiung in Erfüllung. Auf dem Territorium der unabhängigen Dakota-Nation findet die erste Hochzeit statt. Ach, wenn sie mich unterwegs nicht abknallen. Was werden sie nicht wagen? Russell Means hat eine zu starke Medizin, glaub mir. Er gibt's zwar nicht zu, aber es ist so. Er ist zum Präsidenten eingeladen worden. Das passierte nur so großen Männern wie Rote Wolke oder Sitzender Stier. Seine Medizin wird dich auf deinem Hochzeitsritt schützen. Ich reite nicht. Ich fahre mit dem alten Austin von Silberfuchs. Natürlich. Heute entführt man seine Braut nicht auf einem Pony, sondern im Auto. Der Unterschied ist übrigens nicht so imponierend, wie du denkst. Als ich Bachstelze geholt habe, musste ich ihrem Vater 30 Ponys dafür bringen, die ich natürlich vorher einem Ranger weggenommen habe. Mhm. Mehr als 30 Pferdestärken hat dieser Austin auch nicht. 50. Dafür gehört er dir nicht. Aber er ist auch nicht gestohlen. Gestohlen? Wie kannst du sowas sagen? Pferde erbeuten war ein ehrlicher Sport. Bei dem man erschossen werden konnte. Ja, wenn man sich erwischen ließ. Übrigens, Eidechsenblut schützt auch vor Kugeln. Ich weiß was Besseres. Meine Winchester. Bruder Hirsch, lass die Wache hier. Wir haben die Weißen fast auf den Knien. Wir dürfen ihnen keinen Vorwand liefern, zur Gewalt zurückzukehren. Ich werde niemanden angreifen, keine Angst. Ich will mich nur meiner Haut wehren können. Was kann ich für Sie tun? Volltanken, Ölwechsel und Ihren Zimmerschlüssel. Na, den letzten Wunsch kann ich Ihnen leider nicht erfüllen. Versuchen Sie es doch drüben im roten Pony, da kriegen Sie bestimmt keinen Korb. Ich bin aber scharf auf Gladys schwarzer Schal. Gary! Ja? Mein Gott, ich hab dich überhaupt nicht erkannt, die dunkle Brille und der Hut. Küss schneller, Kumpel! Ich muss heute noch ein Sorgier sein! Ja. Hier ist der Schlüssel. Um eins habe ich frei. Okay. Sag, dass du mich liebst. Ich liebe dich, Gary. Dass du ohne mich nicht leben kannst. Ich kann ohne dich nicht leben, Gary. Deshalb darfst du auch nicht mehr fortgehen. Ich könnte das Zimmer nebenan bekommen. Da gehört eine kleine Küche dazu. Das würde reichen fürs Erste. Der Chef hält große Stücke auf mich. Er würde dich in der Autowäsche einstellen, wenn ich ihn darum bitte. Wir werden heiraten, Gladys. Schon in den nächsten Tagen. Du machst dich lustig über mich. Nein, ich meine es ernst. Großvater Weißer Falke hat es schon an der ganzen Reservation herum erzählt, dass auf dem Territorium der unabhängigen Dakota-Nation die erste Hochzeit stattfindet und dass die Brautleute Gladys Schwarzer Schal und Gary Roter Hirsch heißen. Du willst zurück in die Reservation? Ich muss zurück. Aber warum denn? Du hast doch dort nichts mehr verloren. Naja, Wilson hat mich gefeuert und in den Knast gebracht. Jetzt wird er in den Knast wandern. Darum muss ich zurück. Und du kommst mit. Ich soll meinen Job aufgeben? Aber Gary, das ist doch Wahnsinn. Wovon wollen wir denn leben? Ich werde so lange um meine Arbeit kämpfen, bis ich sie wiederbekomme. Und du bist eine gelernte Krankenschwester. Du wirst gebraucht in Wounded Knee. Russell Means hat gesagt, nach Wilsons Sturz werden neue Kliniken eingerichtet mit Gratisbehandlung. Das hört sich alles wunderschön an, Gary. Und ich würde gern wieder als Schwester arbeiten. Schau dir das an. Aus dem ganzen Land sind sie gekommen, um sich für unsere Sache einzusetzen. Mein Chef sagt, das unabhängige Dakota-Territorium ist eine Utopie. Die Konzerne geben ihre Rechte nie auf. Wir haben die älteren Rechte. Aber wir haben keine Macht. Was da marschiert, ist das keine Macht. Sie alle gehen nach Wounded Knee. Neger, Weiße, Chicanos. Und du, eine Indianerin, für die in Wounded Knee eine Hochzeit gerichtet ist, willst dich hier an der Zapfpistole festhalten. Was steckt da eigentlich dahinter? Wer ist das, von dem du dich nicht trennen kannst? Dein Chef vielleicht? Gary! Verzeih, es war dumm von mir. Ich habe solche Sehnsucht gehabt nach dir, dass ich fast verrückt geworden bin. Und als Russell Means von der Hochzeit auf dem Dakota-Territorium gesprochen hat, habe ich erst nicht dran geglaubt. Und dann sind die Flugzeuge gekommen und der Waffenstillstand wurde verkündet. Und da habe ich auch angefangen, an die Hochzeit zu glauben. Und jetzt kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es jemand nicht glaubt. Wir werden heiraten, Gary Roter Hirsch. In Wounded Knee. Ach, wie weit ist es denn noch? Höchstens 30 Meilen. Schalte das Radio ein, um halb kommen Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren, wir bringen Ihnen Kurznachrichten. Die Entwicklung in der Watergate-Affäre hat sich heute in dramatischer Weise zugespitzt. Wie John Wesley Dean, der Rechtsberater des Präsidenten, aussagte, war Richard Nixon über die Planung und Ausführung des Einbruchs in das Büro der Demokratischen Partei von Anfang an unterrichtet. Auch die Zahlung der Schweigegelder an die Einbrecher sei mit seiner Billigung geschehen. Der AIM-Führer Russell Means befindet sich auf dem Weg nach Washington, wo er Verhandlungen aufnehmen soll. In Wounded Knee erklärte der Stammesvorsitzende Dick Wilson, er sei nicht gewillt, die Rebellen straffrei ausgehen zu lassen, wie es das Justizministerium offensichtlich beabsichtige. Bei einem Wirbelsturm in Oklahoma kamen nach letzten Angaben Es sieht so aus, als wäre der Indianer Dick Wilson für uns gefährlicher als Präsident Nixon. Sieht so aus. Ob es so ist, weiß ich nicht. Großvater Weißer Falke meint, Russell Means hat für den Kampf gegen die Regierung eine besonders gute Medizin. Ja, glaubst du da dran? Wenn man die Nachrichten hört, könnte man dran glauben. Du? Eine Straßensperre. Fängt dahinter die Reservation an? Nein. Auch die schnüffeln nach irgendwas. Ihre Ausweise. Was soll das Theater? Ich denke, die Sperren sind aufgehoben. Wir fahnden nach einem gestohlenen Wagen. Einen Moment mal. Warum geht er zum Telefon? Er wird den Polizeipräsidenten fragen, ob er uns durchlassen darf. Alles in Ordnung. Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterfahrt. Danke. Gary, da kommt ein Polizeiauto hinter uns her. Was sollen Sie schon von uns wollen? Wir sind ja gerade kontrolliert worden. Hau dich hin! Geh ans Steuer, Gladys, fahr du weiter. Was hast du vor? Frag nicht, fahr! Nebenstraße. Was wollten die von uns? Was der Teufel? Deborah! Alte Bachstelze, siehst du nicht, wer da kommt? Wie kann ich sehen, was draußen vorgeht, wenn ich am Ofen hocke und Sirup koche? Aber an deiner Stimme merke ich, dass es Gary ist. Gary Roterhirsch und seine Braut, schwarzer Schal. Hat er das Mädchen also doch in die Reservation gelockt? Ach, gelockt, gelockt. Er hat sie entführt. Mit 50 Pferden. Mit einem alten Ostin, ich weiß. Du bist ohne Träume, wie die jungen Leute. Immerhin hat sich Gary 70 Meilen durch feindliches Gebiet bewegt, mit seiner Winchester bewaffnet, obwohl ich es ihm verboten habe. Doch mit einem erfolgreichen Mann soll man nicht hadern. Guten Tag, Großmutter. Hallo, Großvater. Hallo. Wie ihr seht, habe ich Gladys mitgebracht. Hallo, ihr zwei. Also geht auch Russell Means dritte Prophezeiung in Erfüllung und die Hochzeit findet statt. Ja, sie findet endlich statt. Ich glaube, Deborah, das wäre ein Anlass, die versteckte Whiskyflasche heraufzurücken. Meinst du nicht, hm? Alkohol ist für die Dauer der Besetzung verboten. Ach, es ist Waffenstillstand und da sind die Fronten durchlässig. Beweis, Gary bringt seine Braut durch die feindlichen Linien. Oder gab es Schwierigkeiten? Nein, Wir sind durchgekommen, wie du siehst. Obwohl er eine Winchester versteckt hatte. Und wo eine Winchester übersehen wird, übersieht man auch einen Whisky. Habe ich recht, Gladys Schwarzer Schal? Ein Schluck Whisky könnte ich vertragen. Ach, ja. Also gut. Beschwert euch aber nicht, wenn morgen nichts mehr da ist. Ja, den Whisky von heute für morgen aufheben, das ist wie die Liebe von heute auf morgen verschieben. Ein Unding ist das, denn jeder Tag hat seine neue Liebe. Auf euer Glück. Kinder, singt mit mir! Ja, wer wird heute heiraten, heiraten, heiraten? Wer ist heute dran? Roter und schwarzer Schal, die sind heute endlich dran. Roter und schwarzer Schal, die sind heute dran. So erkläre ich euch vor Gott und den Menschen als rechtmäßig verbundenes Ehepaar, zu dessen Pflichten es gehört, Freud und Leid miteinander zu teilen, fruchtbar zu sein und einander die Treue zu halten bis ans Ende eurer irdischen Tage. Gary Roter Hirsch. Ich bin alt. Und wir werden nur noch eine kurze Wegstrecke gemeinsam zurücklegen. Für mich wird es eine fröhliche sein, ganz gleich, was da kommt. Für Deborah Bachstelze auch, denn wenn ich fröhlich bin, ist sie auch fröhlich. Ihm zu widersprechen kostet mehr Kraft, als ihm recht zu geben. Also hat er recht. Achtung! Hier spricht der Regierungsbeauftragte Ralf Eriksen. Unter Missachtung des Waffenstillstandes eröffnete gestern Nachmittag gegen 17 Uhr ein mit Repellen besetztes Auto vom Typ Austin das Feuer auf ein Streifenfahrzeug der örtlichen Polizei. Dabei wurde ein Polizist durch zwei Projektile aus einer Winchester Kaliber 65 schwer verletzt. Mein Gott, Gary. Die Regierung sieht in diesem Anschlag den Beweis, dass die andere Seite die bewaffnete Konfrontation sucht und ordnet an. Erstens, der Waffenstillstand ist ab sofort beendet. Zweitens, alle nicht in Wounded Knee ansässigen Personen haben das Reservat unverzüglich zu verlassen. Drittens, gegen Russell Means und die übrigen Mitglieder der AIM-Führung wird Haftbefehl erlassen. Viertens, die staatlichen Organe sind angewiesen, jeglichen Widerstand gegen diese Anordnungen mit allen Mitteln zu brechen. Gary Roter Hirsch, du hattest versprochen, dich nicht provozieren zu lassen. Sollten wir uns erschießen lassen? Er kann nichts dafür, Großvater. Wir sind von dem Polizeiauto angegriffen worden. Warum hast du es nicht gleich gesagt, als du zurückgekommen bist? Weil ich nicht wollte, dass gleich wieder Alarmstufe 1 gegeben wird am Tage meiner Hochzeit. Wir müssen sofort zum Kommandorat. Es fällt mir schwer, es auszusprechen, weil Gary Roter Hirsch schließlich mein Eigenfleisch und Blut ist. Und trotzdem sage ich es. Wir müssen ihn als Täter den Behörden übergeben, um der Regierung den Vorwand für einen bewaffneten Angriff zu nehmen. Einspruch. Das Ganze war eine Provokation, die beweist, dass die Regierung nicht ernsthaft an einer friedlichen Lösung interessiert ist. Eine Provokation, Dick Wilsons, da hast du sicher recht, Gerda Kemp. Aber dafür darfst du nicht die Regierung verurteilen. Das haben wir auch gedacht. Aber es war ein Irrtum. Jetzt wissen wir, die Regierung verlässt sich weiter auf die Gewalt. Russell Means ist in Washington verhaftet worden. Eriksen hat mir ein Ultimatum zugestellt. Die Aufforderung zum Verlassen des Lagers ist nur der erste Punkt des neuen Plans. Der zweite heißt Abwurf von Tränengasbomben. Der dritte, offenes Feuer. Das kann nicht wahr sein. Du bist angesteckt von den Hassvisionen unserer jungen Leute. Lies selbst. Ich habe meine Brille nicht bei mir. Ich werde es dir vorlesen, Großvater. Nein, nein, dir glaube ich am allerwenigsten. Mit meinen eigenen Augen will ich es sehen. Ich hole meine Brille. Wir haben geglaubt, Gary, wenn wir Tausende auf die Straße bringen, werden sie zurückweichen. Wenn wir ihr Unrecht allen sichtbar machen, werden sie zur Besinnung kommen. Das war ein Denkfehler. Sie behandeln uns wie Bigfoot. Großvater! Großvater. Er ist tot. Phantomjäger. Das ist das Ende. So lasset uns Abschied nehmen von unserem Bruder Samuel Weißer Falke, der das Tor durchschritten hat und eingegangen ist in das Reich ewigen Friedens. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Amen. Komm, Großmutter. Mit dem heutigen Tag, dem 8. Mai 1973, tritt das Regierungsabkommen in Kraft. Danach werden die Dakotas in drei Gruppen eingeteilt. Jene, gegen die Haftbefehle laufen, werden nach Rebel City abgeführt. Jene, die Morden nie einen ständigen Wohnsitz haben, bleiben auf freiem Fuß. Jene, deren Wohnsitz außerhalb der Reservation liegt, werden vom FBI entfernt. Gary, Roter Hirsch, du bist verhaftet. Wegen gewalttätigen Angriffs auf staatliche Ordnungsorgane. Gary! Lass mich nicht allein! Du bist nicht mehr allein, Großmutter. Wir sind nicht mehr allein. Aus der Serie Der Krieg der Dakotas brachten wir das Hörspiel Wounded Knee und kein Ende von Walter Püschel. Dramaturgie Hans Kubisch. Musik Wolfgang Schur. Es sprachen Katharina Tomaszewski, Viktor Deiß, Ruth Komorell, Wolfgang Brunecker, Christoph Engel, Peter Bause und andere. Schnitt Gabriela Neumann, Ton Hans Blache, Regieassistenz Beate Rosch, Regie Uwe Hake.